Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei der zweiten Ausgabe von Wie wir leben wollen, hier im Spielraum. Wir werden uns heute mit konkreten Handlungsoptionen befassen und konkreten Projekten, die hier in Innsbruck, in unserer Region stattfinden. Wir haben das letzte Mal ja einen eher theoretischen Input gehabt mit dem Vortrag zur empirischen Sinnforschung und stellen aber in diesem Format hier nicht nur den Anspruch, Fragen aufzuzeichnen und vielleicht einen theoretischen Rahmen anzubieten, sondern eben genau das, auch konkrete praktische Vorschläge auf den Tisch zu bringen. Für heute haben wir drei Gäste, die mit uns da sprechen werden. Oliver Contino, Philipp Engel und Christoph Gruth. Aber vorab wird der David Priet einen kurzen Input-Vortrag geben und uns kurz darüber informieren, was in Innsbruck eigentlich alles stattfindet, um dann anschließend am Podium zu diskutieren. Hallo, auf meiner Seite. Es freut mich, dass ich da einen kurzen Anfang machen darf. Also, ich werde jetzt so halb frei reden, halb lesen, wenn es okay ist. Diese Liste, was ich da zusammengestellt habe, oder quasi generell diese Dinge, die ich erzählen werde, also ist jetzt wahrscheinlich nicht vollständig, also es ist wahrscheinlich ein Ding der Möglichkeit, dass ich jetzt wirklich jede Initiative vorstelle, die in Innsbruck schon tätig ist. Aber es sind doch einige vertreten. Und ich möchte ganz kurz mit einem Zitat anfangen aus einem Buch, das vor kurzem erschienen ist. Das heißt Die Welt reparieren, Open Source und selber machen als postkapitalistische Praxis. Da es doch relativ viele Bereiche anspricht oder behandelt, mit denen wir uns eigentlich auch beschäftigen. Also ich selber arbeite in der Bäckerei, eben auch wo der Christoph immer tätig ist. Und viele Dinge, die da drin behandelt werden, sind für uns in der Bäckerei auch relativ wichtig. Deswegen vielleicht dafür das kurz vorlesen. Weltweit entstehen immer mehr Initiativen des Selbermachens, in denen eine Vielfalt von Anliegen und Problemen kollektiv bearbeitet werden. In diesen, jenseits von Markt und Staat angesiedelten kollaborativen Zusammenhängen, wird ein basisdemokratisch orientiertes Verständnis von Zusammenleben und Urbanität erprobt und zugleich nach ökologischen und sozial sinnvollen Lösungen für grundlegende Formen der Versorgung mit Nahrungsmitteln, Energien sowie für alle zugängliche Technik gesucht. Dabei entstehen faszinierende Formen des gemeinsamen Produzierens, Reparierens und Tausches von Dingen, die die industrielle Logik des 20. Jahrhunderts herausfordern und überschreiten. Und sie nennen diese Orte und diese Zusammenschlüsse von Menschen, die da agieren, Labore postkapitalistischen Fabrizierens oder auch Labore gesellschaftlicher Transformation. Und ich finde, das trifft eigentlich schon relativ viel, was wir zum Beispiel auch versuchen in der Bäckerei irgendwie umzusetzen, was auch viele andere Initiativen in Innsbruck, die tätig sind, zu machen. Konkret geht es da um verschiedene Punkte, die jetzt vielleicht auch noch ganz kurz vorlesen wird, weil viele der Initiativen lassen sich da irgendwie zusammenführen. Also einerseits geht es um Kollektive, die sich einerseits eben mit Werkzeugen und Produktionsmitteln beschäftigen. Also wir sind ja auch heute da in einem Spielraum Fabrication Lab, also sind wir relativ an genauesem Ort, der sich auch mit dieser Frage auseinandersetzt. Dann gibt es den Bereich Anbauen, Kochen und Essen, Infrastrukturen, Reparieren, kollaborative Räume mit Geflüchteten, Dezentralisierung von Energie, Kommunikation für alle. Also unser Kooperationspartner Freirad ist ja auch, wird es in das Thema fallen. Postfossile Mobilität und Reuse und Upcycling. Und vielleicht ist es relativ sinnvoll, wenn ich mit Transition Tirol anfange, weil es ein bisschen ein Zusammenschluss ist von verschiedenen Initiativen aus der Umgebung. Also es gibt ja eben viele Personen, Initiativen, die für eine lebenswerte Zukunft eintreten, sie mitgestalten und bestehende Handlungsspielräume nutzen, um eben einen gesellschaftlichen Wandel herbeizuführen. Und Transition Tirol wurde eben gegründet von ATTAC Tirol, der Caritas, der Gemeinwohlökonomie, Greenpeace und dem Haus der Begegnung, Permakultur, Slow Food, Waldhüttel, Innsbruck, Weltladen und Privatpersonen. Im Prinzip geht es darum, eben genau diese Initiativen zu vernetzen. Also wenn man zum Beispiel auf die Seite von Transition Tirol geht, dann findet man Informationen und weiterführende Links eben zu verschiedenen anderen Initiativen. Also ich glaube, dass die Brennnessel, kann es sein, dass die, ich glaube, die ist da auch gelistet. Zumindest habe ich euch da gesehen. auf jeden Fall kennen sie euch. Und Transition ist eigentlich immer ein relativ guter Punkt, um anzufangen, wenn man sich eben für weitere Initiativen eben interessiert. Dann eben ein relativ, inzwischen relativ bekannter Verein, der relativ viel im Bereich Essen tätig ist, ist der Verein Feld, der, mit dem wir auch eine enge Zusammenarbeit pflegen. Eben da geht es eben darum, ungenutzte Ressourcen, materielle wie immaterielle. Also Feld wurde eigentlich groß als mit dem Thema Essen assoziiert, aber sie machen auch andere Dinge. Und eben so das, wofür sie wahrscheinlich am bekanntesten sind, ist, dass sie wirklich zu den Landwirten gehen und versuchen eben Obst und Gemüse, das eben nicht massentauglich oder marktkonform verwertbar ist, mitzunehmen und das dann auch zu verwerten und zu verkochen. Und betreiben auch so einen Lieferservice, wo man dann eben sich Suppen liefern lassen kann und wo diese Sachen werden an verschiedenen Punkten in Innsbruck angeboten, also dass man sie einfach mitnehmen kann, also gegen freie Spenden. Also da geht es eben ganz klar eben darum, einen anderen Blick auf das Thema, also was ist Essen wert zum Beispiel und wie muss Essen irgendwie beschaffen sein, damit es eben, damit es verkaufen kann oder nicht, dass man es nutzen kann oder nicht, oder dass es eher rentabel ist, zu verrotten zu lassen auf dem Feld zum Beispiel, anstatt dass man irgendwie was damit macht. Und sie können ja auch nur einen ganz kleinen Bruchteil davon verwerten, also das ist immer nur ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein. Dann gibt es eben in Innsbruck eben auch sogenannte Food Corps, also Essenskollektive. Momentan gibt es zwei. Es gibt einmal die Kooperation zum Fruchtgenuss, die bei uns im Keller in der Bäckerei inzwischen angesiedelt ist. Die war früher im Motel, also schräg gegenüber von da. Und es gibt die Barefood. Die Barefood beliefert momentan ungefähr 40 Haushalte. Bei den Fruchtgenusslern, ich bin mir jetzt gar nicht genau sicher, ich glaube es sind so 60 oder so, kann das sein? Warst du so? Schon mehr? Kann sein, also sie wachsen relativ schnell. Zumindest gefühlt bei uns gehen immer mehr Leute an und aus. Und eben so also Essenskollektive, so also Food Corps, ich werde ganz kurz noch vielleicht sagen, was das ist für Leute, die bis jetzt nicht damit zu tun gehabt haben. Da geht es eben auch darum, dass Essen direkt von den Landwirten bezogen wird, dass die an einem Ort, eben in diesem Fall in unserem Keller, eben zentral zugeführt werden und die Leute eben von dort an das Essen beziehen. Das heißt, wenn es irgendwie, wie es bei uns halt oft der Fall ist, kann einen Weg gibt, irgendwie biologisches, regionales, hochwertiges Gemüse und Obst zu beziehen, außer in einem Supermarkt, dann kann man eben seine Food Corp gründen und das dort eben dann gesammelt verteilen. Oder es ist eigentlich so eine Art Laden, den man sich selber organisiert. Diese Food Corps haben rechtlich jetzt auch mal Probleme gekriegt. Also hat sie diesen Fall gegeben in Oberösterreich, wo sie mit der Wirtschaftskammer einen Clash gehabt haben, weil sie, glaube ich, diese Handelsspanne umgehen. Also es gibt diesen Zwischenverteiler, also sowas wie einen Supermarkt halt nicht. Und da war das dann eben ein relativ großes Problem. Ich weiß gar nicht genau, ob sie das mittlerweile in den Griff gekriegt haben. Bin jetzt auch nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall in Innsbruck gibt es eben diese Initiativen auch. Und sowas funktioniert natürlich nur, wenn man halt auch dazu bereit ist, eben da selber mitzuwirken. Also jedes Mitglied zum Beispiel bei der Kooperation zum Fruchtgenuss nimmt irgendeine Aufgabe auch wahr in diesem ganzen Gefüge, sei es irgendwie Ladendienst, sei es also Updates von Mitgliederlisten und so weiter. Also es steckt ja auch Arbeit dahinter und die wird halt von den Mitgliedern da auch ehrenamtlich geleistet. Dann genau, gerade noch ganz kurz zum Thema Food Corps. Was ein zentrales Anliegen ist von Ihnen, eben also die Anonymität zwischen Produzentinnen und Konsumentinnen wird aufgehoben. Die Lebensmittel sind saisonal, regional sowie ökologisch nachhaltig und sozial gerecht produziert. Die anfallenden Aufgaben wie Einkauf, Ladendienst etc. werden selbst organisiert und gemeinsame Entscheidungen werden basisdemokratisch getroffen. Also das ist, jeder ist dazu angehalten mitzuwirken. Also da wird dann entschieden, was wird genommen, was kommt nicht und warum und wieso. Dann vielleicht kurz ein bisschen weg vom Essen. Es gibt eben zum Beispiel eben diese, es gibt Fabrication Labs, eben wie zum Beispiel diesen Raum, wo wir jetzt momentan sind, beziehungsweise im ersten Stock eigentlich oben. Vielleicht darf ich ganz kurz das vorlesen, was ihr, glaube ich, geschrieben habt. Der Spielraum Fab Lab ist eine offene Rapid Prototyping-Werkstätte auf Vereinsbasis mit Geräten wie 3D-Druck, Lasercut, CNC-Technologien. Also es sind eigentlich Geräte, die man im Normalfall jetzt nicht als Einzelperson zu Hause hat, sondern die eher so in industriellen Strukturen verwendet werden, weil sie halt für eine Einzelperson meistens einfach zu teuer sind. Ne? Ein FabLab ist eine offene, demokratische Hightech-Werkstatt mit dem Ziel, Privatpersonen industrielle Produktionsverfahren für Einzelstücke zur Verfügung zu stellen. Ihr macht es jetzt, glaube ich, schon seit einem Jahr, oder? Offiziell seit einem Jahr. Mhm. Mhm. Und eben, also es wäre sinnvoll, dass, wenn es nähere Fragen gibt zu dieser Werkstatt, die vielleicht einfach danach mit Heinrich redet, weil ich habe doch noch ein paar Sachen vorzustellen und ich habe nicht so lange Zeit. Dann gibt es eben auch Sachen, wo es einfach darum geht, Strukturen anzubieten, wo man dann selber mit produzieren kann. Es gibt Sachen wie Siebdruckswerkstätten, es gibt dieses Nadelöhr-Nähcafé in Pradl. Vielleicht kürze ich es ein bisschen eben ab. Es gibt eine Gemeinschaftswerkstatt in Hötting, die der Christoph auch mitbegründet hat, diese Werkstatt Couch. Das ist auch so eine Werkstatt, wo große Geräte, also wo auch professionelle Handwerkerinnen eben Geräte verwenden können, wo man sich eben auch einen Platz mieten kann, wo man einfach diesen Platz gemeinsam da verwaltet und bespielt und verwendet. Eben zum Thema. Genau, dann eben diesen, genau, der war mir nur wichtig. Der Leihladen in Pradl, der ist auch über das Transition-Netzwerk näher, gibt es mehr Informationen dazu. Der Leihladen ist ein Laden in Pradl, der als Verein organisiert ist. Und da geht es darum, ist auch ein Laden, wo man sich Dinge ausleihen kann. Und da geht es um diese Dinge, die man zum Beispiel selten braucht, aber wenn, dann hat es irgendwie keiner. Oder man weiß jetzt nicht genau, wo man es jetzt herkriegt. Und im Leihladen gibt es über 200 Dinge inzwischen, die man sich ausleihen kann. Also so ein klassisches Beispiel wäre so eine Bohrmaschine oder so. Ich brauche jetzt eine Bohrmaschine, weil ich irgendwas montieren muss und so. Und dann kauft sich jeder eine Bohrmaschine und dann liegt sie eigentlich 90% mindestens vom Jahr im Kasten vielleicht. Und eben in diesem Leihladen kann man dann zum Beispiel, dann kann man hingehen und sich diese Bohrmaschine ausleihen. Es ist, glaube ich, so, dass dieser Verein wird durch Mitgliedsbeiträge finanziert. Das ist quasi momentan sind es glaube ich 2 bis 3 Euro pro Monat, also 24 Euro oder 36 Euro je nach Möglichkeit des Zahlens. Und da kann man sich alles Mögliche ausleihen, also alles Mögliche an Werkzeug und Spiele, Filme und so weiter und was man halt so braucht im Haushalt. Dann gibt es zum Beispiel auch noch zum Thema eben die Brennnessel, das Hauskollektiv, da werde ich jetzt aber eher nicht wirklich viel dazu sagen, weil der Philipp ja auch vor Ort da ist. Der Fokus bei der Brennnessel liegt ganz klar auf dem Thema Wohnen, also Wohnraum schaffen. Und ein Gegenpol zu dieser momentanen Lebenssituation, Immobiliensituation in Innsbruck anzubieten, aber eben der Philipp hat da dann eh noch genug Zeit, das weiter auszuführen. Eben also auch so zum Thema Arbeit, sage ich jetzt mal, oder Sachen reparieren. Es gibt ja die Repair-Cafés, die inzwischen auch in Tirol, ganz Österreich, aber auch in Tirol verbreiteter sind. Also es gibt, glaube ich, Innsbruck, Delfs, Schwarz, Imstadt, so in relativ vielen Orten diese Repair-Cafés, wo es eigentlich darum geht, dass Dingen einfach eine zweite Chance geben wird. Also man hat jetzt irgendwie was und dann ist ein Teil hin und dann haut man es weg und dann kauft man sich ein neues. Und im Prinzip könnte man sich auch hinsetzen und mal schauen, kann man das vielleicht irgendwie wieder mit relativ einfach wieder instand setzen. Und bei diesen Repair-Cafés geht es eigentlich darum, dass Expertinnen vor Ort sind. Und die Leute können da hingehen und kostenlos gemeinsam, also der Fokus ist immer auf dieses Gemeinschaftliche, also es ist jetzt nicht einfach eine Dienstleistung, dass man es auslagert, sondern dass man sich das gemeinsam anschaut, Gedanken macht und dann diese Expertin natürlich meistens die technische Arbeit übernehmen, aber dass man sich zumindest einmal das Bewusstsein dafür geschaffen hat, dass man vielleicht Dinge einfach längere Lebensdauer irgendwie versuchen kann zu geben. Es gibt dann auch noch Initiativen wie diese Lastenrad-Kooperation Lara, die ist auch noch relativ neu, also ich glaube, die gibt es jetzt ein Dreivierteljahr oder so, ja. Da geht es eben darum, dass es oft einmal hat man Dinge, die zu schwer sind, um sie mit dem Fahrrad zu transportieren oder mit der Hand, hat aber kein Auto zur Verfügung. Und es ist so, dass einfach fast 100% der Waren motorisiert transportiert werden in unserer Gegend, also nicht nur in Innsbruck, das ist relativ gängig. Und dass jede zweite Autofahrt, die innerstädtisch getätigt wird, unter 5 Kilometer ist. Also viele Sachen sind einfach wirklich nur, man fährt Man haut es irgendwo in den Kofferraum, fährt irgendwo hin und das war eigentlich die Autofahrt. Und um da alternativ anzubieten, gibt es eben diese Lastenrad-Kooperation, wo man sich kostenlos ein Lastenfahrrad ausleihen kann und da kann man dann wirklich in dem Fahrradbehältnis Dinge von einem Volumen, sage ich jetzt mal, bis zu einer Waschmaschine transportieren. Und eben, es kostet nichts, das ist auch vereinsmäßig organisiert. Und der Clemens hat schon das Mikrofon in der Hand. Okay. Genau, also falls jemand einmal die Notwendigkeit hätte, um so ein Fahrrad auszuleihen, das steht im Café Krämer in der Marie-Dresden-Straße 49a. Dann gibt es eben auch noch so Dinge wie das Talentenetz Tirol, wo es eigentlich darum geht, Dienstleistungen gegeneinander auszutauschen. Also zum Beispiel, jemand ist gut in Sachen reparieren, jemand ist gut im Haarschneiden, um jetzt mal irgendwas zu nennen. Und da geht es eigentlich darum, eben, du hilfst mir bei irgendwas, ich helfe dir bei irgendwas, wo so quasi diese Währung ist, da quasi also die Talente an sich. Eigentlich ein relativ gängiges, althergebrachtes Konzept. Pfuschen. es gibt da dann auch noch diese Initiative Wohnen für Hilfe. Eben, das ist ein bisschen alternativer Ansatz für zum Thema Wohngemeinschaften ist. Da geht es zum Beispiel darum, dass oft einmal eben der Wohnraum, wir wissen, Wohnraum ist nicht einfach zu finden, gerade nicht in Innsbruck. Und es gibt halt oft einmal zum Beispiel Studierende oder jüngere Leute, die suchen einen Platz, haben aber nicht viel Geld. Und dann gibt es ältere Leute oft einmal, die haben Platz, aber brauchen andere Dinge zum Beispiel, hätten gerne einfach Gesellschaft oder Hilfe bei alltäglichen Dingen wie seien es Einkäufe oder dass man einfach mal spazieren geht oder für ihnen bei kleineren Sachen im Haushalt hilft. Und da gibt es eben diese Wohnen für Hilfe, diese Initiative. Und da steht eben, statt die harte Euro-Werbung für Wohnraum zu verlangen, erhalten Vermieter Hilfeleistungen im Alltag, die variabel von beiden Parteien vorher vereinbart werden. Diese unentgeltlichen Gegenleistungen fallen unterschiedlich aus. Möglich sind Haushaltshilfe, Gartenpflege, Einkaufen und so weiter. Was wichtig ist, es sind keine Pflegedienste. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, jemand braucht wirklich auf Dauer Pflegedienstleistung auf gesundheitlicher Ebene. Also das ist nicht der Zweck davon. Und ich glaube, jetzt gebe ich dann eh wieder zum Clemens über. Es gäbe noch ein paar Sachen, aber also im Großen und Ganzen habe ich jetzt verschiedene Themenbereiche angesprochen. Also eben Thema Arbeit, Essen, Wohnen und so weiter. Und jetzt freue ich mich schon auf die Inputs der anderen. Danke sehr. Danke, David. Also ich denke, der David hat uns aufgezeigt, Ideen sind viele da, Ansätze sind spannende da und vielleicht, wenn sich jemand von irgendwas besonders angesprochen gefühlt hat, kann ich mir gut vorstellen, dass der David danach noch ein paar Informationen im direkten Austausch preisgibt. Wir würden jetzt übergehen zu unserem Diskussionsteil und ich würde zu meiner Rechten mit Oliver anfangen. Das theoretische Framing, wenn man so will, was uns der David gerade angeboten hat mit seinen Laboren der gesellschaftlichen Transformation, was ja sehr schöne Begrifflichkeit finde. Darunter war die erste Kategorie, so wie ich das notiert habe, alles was mit Werkzeugen, Fabrikation, materieller Produktion zu tun hat. Das ist vielleicht im weitesten Sinn, wo man dich einordnen könnte. Kann man das so sagen? Nee, also auch, sagen wir es so. Ich glaube, wir haben besprochen, ich stelle einfach mal ein Projekt vor und das Projekt ist eigentlich das Leben, wie ich es bestreite, zusammen mit meiner Frau und mit vielen anderen. Ganz kurz zur Einleitung. Wir haben vor viereinhalb Jahren hatten wir eine energetische Praxis und haben festgestellt, dass erstens sich immer weniger Menschen die Hilfestellung, die sie sich vielleicht von uns gewünscht hätten, in einem gewerblichen System leisten können. Also ich habe festgestellt, wir leben in einer Gesellschaft, die immer ärmer wird, ja, bis hin zu dem Begriff der Working Poor. Das ist vielleicht auch schon mal durchgedrungen. Und ich hatte für mich selbst auch keine Lust mehr, euch zu trennen. Ja, habt ihr Geld, habt ihr kein Geld, dürft ihr rein, dürft ihr nicht rein. Das hat mir einfach auch nicht entsprochen. Also haben wir uns entschlossen, vor 5 Jahren für nichts, was wir tun, mehr Geld zu verlangen. wir haben unser Gewerbe abgemeldet, wir haben keine Flyer mehr, wir haben keine Preisschilder mehr, sondern wir haben uns entschlossen, nur noch die Dinge zu tun, die wir für richtig und nützlich halten. Und das ist also auch mein großer Traum zu der Frage, wie wir leben wollen. Ich möchte dazu beitragen, dass wir nutzenorientierte Handlungsstrukturen für uns aufbauen. Dann brauchen wir nämlich auch kein Geld mehr. Sondern da geht es wirklich nur noch darum, dass wir uns überlegen, was wollen wir, wie machen wir es und wer tut mit. Mehr brauchen wir nämlich nicht. Also das läuft seit 5 Jahren. Ich habe damals gedacht, wir ziehen gleich aus. Wir wohnen in einem Haus zur Miete. Ich habe gedacht, das kann nicht gut gehen. In Wahrheit, rückblickend, da kommen dann so diese inneren Ängste raus, die einen begleiten und die mich auch so über mein Leben geprägt haben. Ich komme aus einer Unternehmerfamilie, also da musste alles geplant sein. Und die Wahrheit ist nach 5 Jahren alles falsch. Ne? Alle Vorstellungen davon, wie sich unser Leben entwickeln wird, wie schwierig das wird, alles falsch. Ja? Alles Einbildungen. Und ich glaube, vieles, was wir so an Problemen treffen im Leben, haben wir eigentlich selber gemacht. Wir haben dann angefangen zuerst mit einem Gartenprojekt, Garten Edenzell am See. Das hat Henriette, meine Frau, ins Leben gerufen. Wir machen das, was es in großen Städten auch schon gibt, nämlich Gärtnern auf öffentlichem Grund. Wir hatten das Glück gehabt, damals einen tollen Bürgermeister zu haben, der auch eine ehrenamtliche Buslinie ins Leben gerufen hat, bei der wir auch mitfahren, die wir auch betreiben mit 20 anderen Fahrern. Und mittlerweile ist es also so weit, dass die Gemeinde Material stellt und wenn wir was brauchen, dann wird dort Bescheid gesagt. Wir haben dort 36 Obstbäume gepflanzt. Wir haben, glaube ich, mittlerweile 8 Hügelbeete im Raum Zell am See, wo jeder hingehen kann und jeder ernten kann. Verbunden mit den ganzen Diskussionen im Vorfeld und den ganzen Befürchtungen, es wird also Vandalismus geben und dann ist nichts mehr da. Und ja, also diese ganzen Dinge, die man dann so immer zu hören kriegt. Vandalismus gibt es überhaupt nicht. Wenn mir einer sagt, da ist aber nichts mehr da, dann sage ich immer, gut, dann brauchen wir mehr davon. Tut was. Ja, und dann funktioniert das auch. Und wir sind also auch in diesem Projekt, sind es mittlerweile 12 Leute, die dieses Projekt betreuen und da gibt es immer irgendwas zu ernten. Und dann hat es sich so ergeben, dass wir uns auch Gedanken gemacht haben über die Frage, wie verwenden wir die Ressourcen hier auf diesem Planeten, was passiert eigentlich? Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft, da brauchen wir, glaube ich, nicht mehr drüber zu diskutieren, das ist so. Begleitet, ausgelöst durch ganz viele Zwänge, die auch systembedingt sind, ja, durch die Steuerungssysteme, derer wir uns bedienen, werden wir auch gesteuert. Die haben eine Eigendynamik entwickelt. Und dann haben wir uns also auf eine Decke geschnappt und haben uns neben den Fahrradweg in Schüttdorf bei Zell am See gesetzt und haben gesagt, Anzeige in der Zeitung, wir machen einen Tag des Schenkens. Jeder bringt, was er nicht mehr braucht und was noch gut ist und jeder darf sich von dort mitnehmen, was er will. Und wenn der Tag vorbei ist, holt jeder das ab, was ihm quasi dann noch gehört, ja, was halt nicht weggegangen ist. Das haben wir einmal gemacht, dann haben wir uns überlegt, wir machen das noch ein zweites Mal. In der Zwischenzeit hatte ich bei uns in Zell am See mit vielen Leuten über die Vorstellung eines Regionalgeldsystems gesprochen. Mit dieser Frage habe ich mich relativ lange auseinandergesetzt und hatte ein super Feedback, habe dann eine Veranstaltung gemacht. Ja, die üblichen 12 Verdächtigen, die ich eh aus anderen Projekten schon kannte, die sind dann gekommen. Aber einer war dabei, der hat ein Haus gehabt und das war leer. Und dann haben wir uns eines wunderbaren Rechtsmittels in der österreichischen Rechtsordnung bedient, das ist das Prekariat, das ist die kostenlose Überlassung, jederzeit widerrufbar. Das heißt, wir haben uns die Hand gegeben, er hat gesagt, du kannst das Haus haben, wenn ihr was Sinnvolles macht, besprecht das mit mir, dann kriegt ihr einen Schlüssel und los geht's. Und so war es dann auch. Und da haben wir einen Ort des Schenkens gegründet. Das war jetzt vor, ich glaube, fast 2 Jahre. Ja. Das hat keine 6 Wochen gedauert, da hat sich das rumgesprochen und dieses Haus platzte aus allen Nähten. Wir haben dann dort das Glück gehabt, dass wir viele geflüchtete Menschen ihnen helfen konnten, weil die bekommen mehr Wohnungen zugewiesen, da ist kein Bett drin, da ist kein Geschirr drin, da kannst du nicht kochen, weil du nichts hast. Also ja, die werden ja in die Leere entlassen und konnten da wirklich, denke ich, sehr oft zu einer Grundausstattung beitragen und haben dann festgestellt, dass die Menschen, die am Anfang kommen, und das ist wirklich die gute Botschaft an solchen Projekten, wenn es unentgeltlich läuft, sie erkennen, zuerst kommt so ein bisschen Gier vielleicht hinein, dann fangen die Leute an, sich zu entspannen. Und wenn sie merken, dass eigentlich eh immer alles da ist in diesem Haus, weil das sowieso aus allen Nähten platzt, dann fangen die Menschen an, sich zu verändern. Plötzlich nehmen sie nur noch das mit, was sie wirklich brauchen. Plötzlich fangen sie an, uns einfach zur Hand zu gehen. Und dieses Projekt ist so weit gewachsen von dieser Decke auf der Wiese neben dem Fahrradweg, dass wir jetzt vor 3 Monaten umgezogen sind und ein Geschäftslokal in der Fußgängerzone in Saalfelden zur Verfügung gestellt bekommen haben, ebenfalls kostenlos, 250 Quadratmeter, prominenteste Lage eigentlich. Ja. Und die Immobilienbesitzerin ist total happy. Die wohnt oberhalb des Hauses, sie hat lange nach Mietern gesucht. Ihr gefällt der Inhalt. Ich habe sie gefragt, warum hast du eigentlich gleich Ja gesagt? Das hat 10 Tage gedauert, von ihr müsst aus dem Haus raus, bis wir umgezogen sind. Und sie hat gesagt, also sie kann es auch nicht mehr ausstehen, wie, was alles weggeschmissen wird. Und sie findet das nicht mehr richtig. Und jetzt müsst ihr euch überlegen, dann besitzt ihr ein Geschäftslokal. Das müsst ihr eigentlich an jemanden vermieten, der genau bei diesem Trend befeuert. Ja. Zumindest, wenn ihr eine gewisse Auswahl haben wollt. Ja, bei Initiativen, so viele gibt es noch nicht. Und jeder, der uns trifft, sagt, ja, aber ihr wisst ja gar nicht, wie lange ihr da drin bleiben könnt. Ja, das weiß ich auch nicht. Es ist die Vereinbarung und darum kommt sie zustande. Heißt, jeder so lange er will und jeder so gut, wie er kann. Und das ist es dann auch schon. Das schafft uns nämlich Handlungsspielräume. Weil auf einmal der Immobilienbesitzer zu mir sagen kann, ja, okay, wenn ich sage, es ist Schluss und ich bin damit einverstanden, ist er nicht gebunden. Steht auch ein Schild an der Tür, also hier ist der Ort des Schenkens, so lange bis ich vermietet bin. Ja? Damit ist alles klar. Aber jetzt passiert was ganz anderes. Diese Frau, die also vorher nur ein Geschäftslokal vermietet hat, wird auf einmal von ihrer Nachbarschaft angesprochen, was sie für ein tolles Projekt bei sich im Haus hat. Sie erlebt über ihr Projekt, über unser Projekt, das sie mit, sie ist ein Teil davon, das ist ihre Immobilie, erlebt sie eine völlig neue Form von Sozialisierung in ihrem Umfeld. Und mit dieser Option, die Gemeinde kommt übrigens schon und sagt, wenn ihr Müll habt, zahlt ihr keine Abfallgebühren mehr und das übernehmen wir. Also das sind, und zwar sind, ist es nicht die Gemeinde, sondern es sind überall die Menschen. Ja. Das ist eine Erfahrung, die ich ganz oft gemacht habe. Ich war 4,5 Jahre arbeitslos beim AMS gemeldet und so. Ich habe immer Menschen getroffen und ich habe nie Schwierigkeiten gehabt. Ich bin immer gut klargekommen, weil wenn wir vernünftig miteinander kommunizieren in Frieden, dann läuft das auch. Ja. Das heißt, wir haben überhaupt keine Ahnung, wie das dort weitergeht. Und wenn ich mich bei dem Gedanken entspannen kann, bin ich schon auf einem guten Weg. Ja. Denn eines weiß ich, Projekte, die nicht funktionieren, wir haben einmal ein Repair-Café bei uns angestoßen und die Zeit war einfach noch nicht so weit. Dann weiß ich, dass der Boden, der Nährboden noch nicht da ist für die Idee, die ich habe. Und wenn ich das unentgeltlich mache, so wie wir die Dinge eben tun in unserem Leben, dann kommunizieren wir schon mit euch. Denn in dem Moment, wo jemand zu uns kommt, dann kommt er, weil es ihn interessiert, dann kommt er vielleicht wieder, weil es ihm gut getan hat, also auch im energetischen Bereich, ja. Aber es ist niemand gezwungen und unser Ziel ist es nicht, die Menschen zu halten, sondern unser Ziel ist eigentlich, dass ihr auch wieder geht, ja? Dass ihr euch entwickeln könnt, dass man Wege gemeinsam beschreitet, dass wir uns nicht so fest binden, weil wir festgestellt haben, alles funktioniert besser, wenn wir uns gut fühlen dabei. Ja? Das war also so der Ort des Schenkens. Ich möchte ganz kurz noch zum Thema jetzt Materialisierung kommen. Ich habe 3D-Drucke mitgebracht. Also ich habe auch eine Facebook-Seite, die heißt sehr treffend Wohnzimmer Productions, weil bei uns im Wohnzimmer stehen 2 3D-Drucker rum und ich habe das große Glück, eine Frau zu haben, die das einfach mitmacht. Ja. Angefangen eben von Rapid Prototyping bis hin zu Ersatzteilen. Also ich drucke Ersatzteile. Wenn ihr mit irgendwas kaputten kommt, dann habe ich Gott sei Dank meistens Leute, die das für mich wieder konstruieren. Ich bin kein guter Konstrukteur, das heißt, ich bewege mich hier wieder in einem Wir, in Kooperativen. Ja. Und dann reparieren wir die Dinge, drucken sie, teilweise machen wir Dinge serienreif, was halt so anfällt. Es geht um Müllvermeidung, es geht darum, Dinge wieder so herzustellen, dass sie ihre Lebensdauer wirklich erleben können, weil sie halten, weil wir die Dinge schon anders konstruieren. Ich habe kein Interesse daran, dass ihr irgendwas bei mir wieder kauft. Ich führe kein Gewerbe. Ja. Das ist der Fluch des Unternehmers, der wirklich dazu gezwungen ist, die Dinge so zu produzieren, dass ihr sie nachkauft, weil sonst dieses ganze Gerüst einfach zusammenbricht. Ja. Also mein Lieblingsprojekt, das ist leider noch nicht fertig, ist ein Eisportionierer und ich sage in diesem Fall von der Firma Fackelmann, weil der arme Herr Fackelmann tatsächlich in der Situation ist, wenn er genügend haltbare Eisportionierer hergestellt hat, dass jeder, der einen haben will, einen hat, dann geht seine Firma pleite. Das ist zwangsläufig so im System. Ja, das kann der sich gar nicht leisten. Und ihr könnt euch das auch nicht leisten, weil da hängen eure Arbeitsplätze mit dran. Dann ist die Rate fürs Reihenhaus weg, ja, und dann wird das plötzlich alles ganz dunkel. Also ich, so wie ich das sehe, brauchen wir einen Aufbau begleitender Strukturen zu den Systemen jetzt. Und ich glaube, die Zeit ist auch reif, dass auch Menschen teilen ihr Geld mit uns, sonst würden wir in unserem Haus nicht mehr leben, aber es ist keine Conditio sine qua non, ja, sondern es heißt einfach, kommt zu uns, was wir tun können, können wir tun, wir bieten euch an, was wir können, nehmt es oder lasst es und wir entscheiden auch, mit wem wir wollen. Das ist auch wichtig. Ja. Das ist kein Selbstbedienungsladen bei euch, wo ihr glaubt, ihr kommt rein und dann sagt ihr uns, was Sache ist. Also so läuft es nicht. Ja. Es hat einen starken Einfluss darauf, wie wir so ein Projekt wie den Ort des Schenkens, wo nur ehrenamtliche Menschen arbeiten, wie wir das steuern. Wir steuern es nämlich möglichst gar nicht. Also das ist anderthalb Jahre lang wirklich als anarchistisches Modell gelaufen. Da gab es keinen Chef, da gibt es gar nichts. Und wir denken immer wieder über Regelungen nach, aber wir stellen selten welche auf, weil das individuelle Gespräch meistens schon die Klärung bringt. Und wenn wir kommunizieren, was wir tun, nämlich in diesem Ort des Schenkens und warum wir das tun, dann stoßen wir auf so viel Einsicht, dass wir eigentlich schon wieder keine Regeln mehr brauchen. Ja. Ich denke, das ist ganz wichtig, die Intention der Dinge, mit denen wir die Dinge anstoßen und betreiben. Also das macht diese Qualität hineinzugeben, ist ein wesentlicher Bestandteil des Erfolgs von Projekten. Ja. Ja, richtig, letztes Projekt noch ganz kurz. Ja. Wir machen einmal im Monat jetzt einen Gesundheitstag. Haben wir auch diesmal von der Gemeinde Zell am See eine Fläche zur Verfügung gestellt bekommen. Wir haben mittlerweile eine Gruppe von 20 Energetikern zusammen aus Österreich und aus Deutschland und die finden das alle so cool, dass wir das machen, dass die einfach kommen. Und da kann jeder hinkommen und ihr könnt euch die Leute angucken. Wenn euch keiner gefällt, geht ihr wieder. Und wenn euch irgendwas anspricht, was dort jemand anbietet, dann könnt ihr das auch einfach in Anspruch nehmen. Es wird euch angeboten. Dort gibt es keine Flyer, dort gibt es keine Visitenkarten. Das heißt, es ist keine Veranstaltung, so wie eine Gesundheitsmesse oder so, wo ihr dann hingeht und dann dürft ihr mal schnuppern und dann kriegt ihr eine Visitenkarte mit und das nächste Mal kostet das Setting 250 Tacken, sondern da könnt ihr einfach hinkommen und könnt das in Anspruch nehmen und dann gehen alle wieder nach Hause. Und ihr könnt euch sicher sein, jeder von denen, die dort rumlaufen, ist nur da, weil er euch seine Zeit zur Verfügung stellen will und die meisten davon betreiben auch schon nicht mal mehr ein Gewerbe. Unser Traum ist natürlich ein gesunden Haus, das der Gesunderhaltung dient. Und mein persönlicher Traum ist also die Zusammenarbeit auch mit der klassischen Medizin. Ich hätte ganz gerne in jedem Krankenhaus so einen Flügel, wo die Menschen, die sich in dem Krankenhaus befinden, einfach hingehen können und gucken können, wer da ist und mit den Menschen reden können und sagen können, ach Mensch, ich habe das Gefühl, das könnte mir helfen und das möchte ich einfach ausprobieren. Oder ich möchte das einfach machen, begleitest du mich, solange ich hier bin? Und das Gegenüber kann einfach sagen, ja klar, mache ich. Das wäre doch eine ziemlich optimale Situation. Ja. Dann kann jeder frei entscheiden und kann sagen, ob es ihm gut tut oder nicht, weil diese Zwänge einfach weg sind. Und das ist, ja, wie ich leben will. Danke. Ja, gut, Oliver, vielen Dank für die Erfolgsgeschichte, für nichts Geld zu verlangen, was du tust. Ich möchte mehr oder weniger ohne Überleitung gleich weitergeben. Wir werden das alles im Anschluss dann noch näher vertiefen, aber dass wir so ein bisschen Zeit gewinnen. Und zwar an Christoph Kruth, eines der Gründungsmitglieder der Bäckerei hier in Innsbruck. Christoph, würdest du uns die Bäckerei, die Grundüberlegungen, die Grundstrukturen ein wenig näher bringen? Also, die Bäckerei ist entstanden, wo sich die Christina, der Klaus und ich uns getroffen haben. Beziehungsweise eigentlich schon davor, es war im Bereich, wo ich habe Architektur studiert und das war bevor meine Diplomarbeit gestartet hat, habe ich in einem Architekturbüro gearbeitet und habe dort eigentlich sehr viel Geld die ganze Zeit eigentlich ausgeben müssen für Essen gehen. Und bin jeden Tag einfach, irgendwann habe ich mir gedacht, warum gehe ich eigentlich arbeiten, wenn ich dann die ganze Zeit essen gehe. Hat mich nicht so richtig glücklich gemacht, dann im Endeffekt dann nicht wirklich viel davon zu haben. Und dann ist irgendwie so der Gedanke entstanden, vielleicht gibt es da so eine Art Plattform-Café oder irgendwas, was ich gründen kann, so lokal, wo ich sage, ich investiere Arbeit drin und richte da was ein. Und mein Benefit ist, dass ich dann einfach hingehen kann und einfach was zum Essen kriege. Und dann muss ich nichts zahlen und im Endeffekt muss ich dann auch weniger verdienen. Und dazu mal ist es noch eher aufs Steuersparen ausgelaufen in meiner Gedankenwelt. Aber nur auf Steuersparen, das ist jetzt auch nicht so super. Aber zumindest war halt das ein Anstoß, so als erste Initialzünder, wie ich leben will. Und zu der Zeit war dort im Innenrhein, hat es immer diese Märkte gegeben, die Christina gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch da erinnern könnt, diese handlichen Selbstmachmärkte, die gibt es mittlerweile in der Bäckerei. Damals sind sie immer noch im Leerstand, haben sie stattgefunden. Und dann hab ich zu ihr gesagt, du, da im Innenrhein, das war doch eigentlich ein super Platz, warum, glaubst du, kann man das mieten? Hat sie gemeint, nein, das nicht. Aber es gibt da noch ein anderes Gebäude, dann hat sie die Bäckerei gemeint. Da hat sie sich überlegt, ob sie so ein Büro und ein Café reintut, zum Ausstellungen machen oder was auch immer was. Und das sollen wir uns einmal anschauen. Und aus dem Anschauen ist dann irgendwie war ein Raum da und aus dem Raum ist dann war mal ein, wow, cool, so viel Raum, da muss man was machen. Und dann ist einmal was, dann war so Initialzünder. Da ist es entstanden, okay, da müssen wir jetzt irgendwas bauen, da müssen wir was machen. Und im Endeffekt dann hat sich das halt so entwickelt, über das Jahr das Konzept erstellen, über das Jahr, ich habe meine Diplomarbeit gemacht dazu oder begleitend und dann haben wir bauen angefangen. Und wir sind da recht blauäugig in die ganze Geschichte eingegangen. Es war ein Bauchgefühl da, dass es so einen Raum braucht in Innsbruck, wo man einfach einen offenen Raum haben kann. Also wir haben uns jetzt 6 Jahre lang mit offenen Räumen befasst, mittlerweile sind wir ein bisschen schlauer geworden, was offene Räume sind, was sie für eine Wichtigkeit haben. Der David hat das ganz am Anfang gesagt, du auch, offene Räume, einfach Räume, wo sich Menschen einfach, nennt man es laborhaft oder wie auch immer, einfach ein Raum, wo man sich entfalten kann, wo man sich entwickeln kann, wo man ausprobieren kann, anders miteinander umzugehen, als wie in der Welt, wo man normal sozialisiert ist. Und aus dem Bauchgefühl aus haben wir das Ganze gestartet und sind da blindlings eingelaufen und das war kurz dann, also eine Zeit lang die Veranstaltungen, also es war eigentlich, die Leute haben uns gefragt, wie wollt ihr da das Geld machen, was ist euer Konzept? Unsere Antwort war immer, unser Konzept ist, dass wir kein Konzept haben. Wir haben uns gedacht, das ist super schlau und dann irgendwann sind wir da gesessen und haben uns gedacht, ja, vielleicht sind wir doch gar nicht so schlau. Und ja, wir haben ein bisschen mehr Glück, also es war sehr viel Glück dabei, aber es war wahrscheinlich auch irgendwie die Art und Weise, wie man sowas angeht, wenn man das eher offen angeht und nicht so angeht, dass man sagt, was will man selber davon profitieren, sondern eher als Gemeinschaftsprojekt angeht. Nachher kommt halt was retour, was irgendwie, nennt es Karma oder was auch immer was, wo halt irgendwas zurückkommt, wo was funktionieren anfängt. Und aus dem hat sich das ganze Ding dann eigentlich entwickelt und sehr schön entwickelt. Wie weit soll ich denn das ganze Ding erzählen? Soweit du dich wohlfühlst. Ich meine, das ist, also ich glaube, das war mal so, so der Anfang. Nachher ist jetzt, das war jetzt, bis es entstanden ist oder ein bisschen länger. Und dann hat es viele Prozesse gegeben, viele Zeiten gegeben, wo sich das im Team umgeändert hat, wo wir überhaupt einmal Zeit gehabt haben, zu reflektieren, was wir machen, wo wir angefangen haben zu erfahren, wie sich das anfühlt, was wir machen. Und aus dem haben sich dann eigentlich Bedürfnisse außer kreiert oder gestellt, wie wir, ich glaube, da haben sich dann die Fragen ausgestellt, wie wir eigentlich leben wollen. Und da ist vielleicht jetzt so ein bisschen eine Grenze oder eine Trennung zu machen von mir als Individuum, wie ich mir das vorstelle, wie sich das als Initiative, als Gruppe sich das vorstellt und wie sich dann auch das Arbeitsgebiet daraus ausgearbeitet hat. Also sehr, sehr interessant für mich war einfach der Prozess, wo dann David dazu gekommen ist. Und also das war, wir haben am Anfang haben uns recht durchgewurschtelt mit 4, 5 Leuten. wechselweise wieder kommen, weggegangen. Und das war immer irgendwie ein komisches Verhältnis von wegen, wer ist jetzt der Chef? Leute wollen die zum Chef machen. Selber denkt man sich, ich habe überhaupt keine Lust, der Chef zu sein, weil das hat nichts damit zu tun, dass ich dann frei bin. Also so will ich nicht leben, dass ich Chef bin von irgendwas. Und dann sind eben die Leute kommen. Also es war ein Umbruch, wo wir gleich einmal 3, 4 Leute, glaube ich, auf einmal mehr waren. Und quasi eine Übergabe war von vielen Arbeitsbereichen. Und darauf folgt, sind auch sehr viele Konflikte gekommen, weil dann natürlich die Fragen gekommen sind, wie ist das jetzt mit der Hierarchie, wie ist das jetzt, wer macht was, Verantwortungen. Und das war dann einfach ein langer Prozess. Supervision über ein Jahr lang. Und das hat sich dann sehr schön ausgelöst, dass irgendwie eine Gruppe sich befähigt hat, in gewisser Weise ein Bild aufzustellen, zumindest eine erste Stufe, wie man miteinander arbeiten will. Arbeiten wollen miteinander und wie man selber leben will, sind wahrscheinlich immer nur 2 Paar Schuhe, aber das kommt halt dann immer näher. Und wir sind halt jetzt halt immer vorzu, immer weiter, Schritt für Schritt, nähern wir uns halt, glaube ich, dazu an, dass auch Sachen reinkommen, wie wir leben wollen. Also Arbeit schwingt halt sehr viel da rein, wie das unser Leben beeinflusst. Das heißt, wenn wir unsere Arbeit beeinflussen können, dann können wir auch so unser Leben beeinflussen. Und somit sind wir eigentlich quasi als Bäckerei, ist eigentlich ein Experimentierraum oder als laborhafter Experimentierraum gedacht, wo wir selber uns mehr oder weniger bewusst, unbewusst als Experimentierkaninchen selber drinnen einstellen müssen und das ausprobieren müssen an uns und somit die Erfahrung wieder weitergeben können. Und das hat sich jetzt mal die ganzen Jahre so entwickelt. Und jetzt, glaube ich, ist wieder eine Phase, wo man sagen kann, vielleicht ist jetzt genau wieder so ein Break-Even, wo man sich nochmal eine Stufe weiterentwickeln kann als ganzes Team. Und was ist dann das Produkt, was wir machen aus der Bäckerei? Was kann man weitergeben? Was für einen Wert kann es für andere haben? Und da ist ein bisschen der Job jetzt drinnen oder die Berufung vielleicht, besser gesagt, das Schöne. Einfach, wie kann man das weitergeben, dass andere Leute vielleicht auch solche Räume haben oder dass es woanders solche Räume gibt, was sind Erfahrungen, was es braucht, um solche Räume aufzustellen. Und sehr interessant finde ich auch dabei die Frage, das Ganze ist natürlich eine sehr starke Bottom-up-Bewegung, aber für mich ist es auch immer ein Gedanke, wie kann das Ganze irgendwie schon eher breiter aufgestellt werden, und da ist die Frage, wie kann man das verknüpfen mit auch Politik und Kultur und Wirtschaft, Kultur, dass man die ganzen Sektoren irgendwie so weiter verbreiten kann, dass es wirklich eine sinnvolle Kooperation aller Menschen ergibt und dass wir uns nicht nur quasi in einen Bereich einstellen müssen, wo wir zwar selber alles entscheiden können, aber wo ich glaube, dass es sinnhaft ist, dass man einfach die Kooperation noch größer aussieht, denkt, noch einmal drüber ein Layer legt und schaut, wie kann denn das wirklich ausschauen. Und da ist man dann, also ein Steckenpferd oder ein großes Thema von mir ist momentan so soziale Innovation. Und das trifft eben genau das eine, dass das ist eben eine Innovation, das ist eben, man sitzt in einer Welt, wo einfach wir vor viele Problematiken sitzen. Gewohnt ist es, dass es von oben geregelt wird, dass Menschen sagen und andere Leute sitzen da und warten, dass was passiert. Aber es ist einfach so komplex geworden, die ganze Geschichte, dass es nur mehr geht, dass man es ganz runterbricht und eigentlich von unten irgendwas so öffnet, dass alle Menschen mitsammen die Innovation betreiben. Einfach Innovation im Sinne einfach ausprobieren, so wie der Olli das im Raum macht, so wie ihr das macht, das Brennnessel. Einfach alle da im Spielraum, einfach alle Initiativen, einfach Unterschiedliches ausprobieren, Fehler machen, die ganzen Sachen einfach sich austauschen, kooperativ. Das ist jetzt unsere Chance momentan, glaube ich, dass man einfach sagt, jetzt können wir ganz, ganz schnell viel ausprobieren und durch die Fähigkeit, dann bleibt die Kooperation, Gott sei Dank, als einzige Logik über, sich da auszutauschen, weil das geht dann so schnell, dass für Wettbewerb nicht einmal mehr Zeit bleibt. Und das sind dann die schönen Sachen. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir sind für offene Räume. Und offene Räume können genau das leisten, dass sich Sachen weiterentwickeln. Und das sind so kleine Gesprächsrunden, die, glaube ich, aber auch so Steine sind, wo Leute da sitzen, wo man was weitererzählt, die gehen aus, sie erzählen es wieder weiter und somit baut sich das Ganze auf. Man kann es vor allem, man kann es sehen, man kann es angreifen, man kann nach vorne, da sitzen Menschen, mit denen kann man reden und zu denen kann man hingehen. Okay. Danke, Christoph. Ich finde es schön, da sind jetzt schon viele Aspekte angeklungen, die ich dann mit euch diskutieren möchte. Also haben wir mal kurz notiert, also die Notwendigkeit von Konzepten, Strukturen, Hierarchie intern, die Einbettung eines solches Projektes in den gesamtgesellschaftlichen Kontext, Vernetzung mit Politik und Wirtschaft und nicht zuletzt Lernprozesse, die dabei stattfinden. Jetzt möchte ich aber vorab noch Philipp in den Ring schicken, sein Projekt vorzustellen, das ja ein bisschen, wie kann man es sagen, gegenläufig gedacht ist. Während es beim Christoph jetzt so war, dass ein Raum da war mit wenig Konzept, das ist ja bei euch so, dass ihr ein konkretes Konzept noch mit keinem Raum verbindet, wenn man das so ja, sagen genau. kann. Bitte. Kann man so sagen. Hallo, liebe Menschen. Ich bin der Philipp. Ich komme von dem Hauskollektiv Brennnessel und vom Syndikat Habitat. Bei uns geht es um die Frage des Wohnens, vor allem in Bezug auf Unabhängigkeit von VermieterInnen, Unabhängigkeit von Profitinteressen und autonome Selbstorganisation des Wohnraums. Ich werde jetzt kurz ein bisschen was über Geschichte von solchen Ideen sagen, dann über das Habitat, dann warum wir das in Innsbruck machen wollen und was wir machen und wer wir sind. Ich hatte etwas geplant gehabt, so als Präsentation auf einer Leinwand, deshalb, das haben wir jetzt nicht gemacht, weil ich der Einzige gewesen wäre, der das mitgebracht hätte und jetzt muss ich vielleicht ein bisschen in den Laptop starren, weil ich es so gewöhnt bin, an einer Präsentation entlang zu handeln. So viel dazu. Die Idee von einem Mietshäuser-Syndikat ist in Deutschland entstanden, in den Anfang der 90er Jahre, hat sich aus der HausbesetzerInnen-Szene entwickelt, wo in diesem Zeitraum Bestrebungen da waren, dass man Modelle findet, wie man ehemals besetzte Häuser in den legalen Rahmen überführen kann und somit deren Fortbestand langfristig sichern kann. Immer mit dem Anspruch, man will ein solidarisches, leistbares Wohnen schaffen und man will eine Vernetzung schaffen zwischen den einzelnen Projektgruppen und HausbewohnerInnen. Das Ganze ist, wie gesagt, in Freiburg entstanden, Anfang der 90er und funktioniert sehr gut. Es gibt an die 160 Hausprojekte in Deutschland momentan. Es wohnen über 2400 Menschen in Deutschland in solchen Projekten und verwalten ihren Wohnraum selbst und besitzen ihre Häuser mehr oder weniger selber, zur rechtlichen Struktur dann noch mehr. Es hat dann die Bestrebungen gegeben, das ganze Modell nach Österreich zu bringen. Das hat eine Gruppe von Leuten aus Wien und Linz in die Hand genommen. Die haben das sogenannte Habitat-Syndikat gegründet, um einfach nur mit dem Ziel, den Rechtsrahmen, das Konzept vom Mietshäuser-Syndikat in den österreichischen Rechtsraum zu übertragen und eben auch in Österreich eine Plattform und eine Vernetzung von einzelnen Häusern zu gewährleisten. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Jetzt versuche ich nämlich zu erklären, was die sich damals für eine Rechtsstruktur ausgedacht haben, um das Ganze zu gewährleisten, dass man praktisch an einem Haus das Eigentumsrecht auf größtmögliche Weise neutralisiert und aber das Nutzungsrecht, also das Haus zu bewohnen und zu bespielen und damit zu machen, was man will, den Leuten, die dort das bewohnen, in die Hand geben. Ich werde es jetzt einfach exemplarisch erklären. Wenn jetzt eine Projektgruppe ein passendes Haus gefunden hat, gründet sie eine Hausbesitz GmbH, in die dann das Eigentum an einer erworbenen Immobilie übergeht. Die beiden GesellschafterInnen dieser GmbH ist einerseits der Hausverein, andererseits das Syndikat. Das hat den Sinn, dass diese beiden GesellschafterInnen der GmbH sich gegenseitig sperren können bei Eigentumsfragen. Eine GmbH ist nicht einseitig auflösbar. Sollte jetzt eine Immobilie irgendwann wieder verkauft werden sollen, kann das Syndikat sagen, also in Deutschland das Mietshäuser-Syndikat, in Österreich eben das Habitat. Nein, das dürft ihr nicht. Wir als Gesellschafterinnen der jeweiligen Hausbesitz GmbH lassen das nicht zu. Auf der anderen Seite, die Hausgruppe, die stellt die Geschäftsführung dieser GmbH, die das Haus besitzt, die ist völlig frei in der Gestaltung des Hauses, in der Verwaltung. Das kann alles völlig autonom passieren. Da hat das Syndikat nichts mitzureden. Sondern das Syndikat hat eben, wie gesagt, nur bei Eigentumsfragen das Vetorecht, sodass das Haus eben, sodass gewährleistet ist, dass das Haus auf Dauer vom Immobilienmarkt ferngehalten werden kann. Und weiterhin soll das Syndikat als Bindeglied zwischen einzelnen Projekten dienen. Gerade was jetzt angeht, Know-how-Austausch und auch eventuell finanzielle Hilfestellungen. So viel zur Struktur. Wie lässt sich sowas finanzieren? Es ist ganz klassisch eigentlich über einen Bankkredit. Es gibt in Deutschland die GLS-Bank, das ist eine Genossenschaftsbank mit einem sogenannten ethischen Veranlagungsprinzip. Die hat sich über die letzten Jahrzehnte mittlerweile als fester Partner vom Mietshäuser-Syndikat entwickelt und die finanziert solche Projekte gut und gerne. Wenn man jetzt sich so viel Geld ausleihen will, dass man sich ein Haus kaufen kann, dann braucht man eine gewisse Eigenkapitaldeckung, damit man einen Kredit kriegt. Das sind 20-30%. Die Lösung für das Problem sind Direktkredite, also private Darlehen von Privatpersonen an den Hausverein. Und so kann man sich eine Grundfinanzierung für so ein Projekt aufstellen. Ich werde nur kurz, also jetzt sage ich es gleich dazu, in Linz gibt es schon so ein Haus und die haben jetzt für ihre 30% des Hauses, glaube ich, was bei die 3 Millionen kostet, und ihre 30% haben sie innerhalb von 3 Monaten eingesammelt gehabt. Also das, wenn ich es jetzt so erzähle, klingt es ein bisschen unrealistisch, aber es hat schon oft funktioniert und es funktioniert immer wieder. So, um euch jetzt endgültig anzufangen zu langweilen, sage ich jetzt noch eine dritte Säule von diesem Konzept ist die sogenannte Solidarumlage. Das ist nämlich auch ein wesentlicher Teil des Syndikats, dass wenn jetzt ein Haus gekauft wurde, ist natürlich am Anfang hat man sowieso immer gleichbleibende Kosten für Instandhaltung und Versicherung und solche Dinge. Plus man hat am Anfang sehr hohe Kapitalkosten, weil man seine Kredite zurückzahlen muss. Sinken die Kapitalkosten über einen längeren Zeitraum von 20-30 Jahren, bis das Haus abbezahlt ist, bleibt die Miete, die die Leute bezahlen, um diese Kredite zu finanzieren, immer gleich. Sie kommt dann nicht nur wieder halt zur Bank zurück, sondern fließt in einen Solidartopf in Form von einer Solidarumlage an das Syndikat zurück und bildet sozusagen dann einen Solidartopf, aus dem gemeinnützige Projekte finanziert werden können oder zum Beispiel Stammkapital für GmbH-Gründungen, für neue Projekte kann zur Verfügung gestellt werden, und wenn das System groß wächst, ist es sogar auch denkbar, dass das Habitat dann irgendwann selbst als Direktkreditgeberin für neue Projekte auftritt. Also sozusagen, dass das Habitat praktisch für ein neues Projekt schon den Eigenkapitalanteil stellen kann, damit der Bankkredit gewährt wird. So, jetzt so viel zum Rechtlichen. Ich hoffe, das ist einigermaßen verstanden worden. Eine große Säule, eben, ich habe schon angedeutet, das Ganze kommt aus der autonomen Szene, Hausbesetzerinnen-Szene, ist eben zu gewährleisten, dass ein Haus in Selbstorganisation verwaltet werden kann und gestaltet werden kann. Das ist ein bisschen ähnlich, wie was die beiden Kollegen schon erzählt haben, nur was da irgendwo der Unterschied ist, den ich immer wieder gehört habe, war, dass eben mit unserem Konzept oder mit diesem Konzept, das wir uns zu eigen machen wollen, eine Situation geschaffen werden soll, wo man nicht eben der Bittsteller ist, wo man nicht von einer Kulturförderung abhängig ist, wo man nicht von einem netten Bürgermeister abhängig ist, wo man muss sich bei niemandem anbiedern. Die große Idee ist, alternative Strukturen aus sich selbst, die sich aus sich selbst heraus finanziell tragen können, zu schaffen und somit auch bis zu einem gewissen Grad einfach standfest zu sein und sich den Luxus leisten zu können, sehr ungemütlich sein zu können, wenn man das will. Jetzt möchte ich mich nur kurz ein bisschen abgrenzen, weil solche Fragen kommen auch immer von anderen gemeinschaftlich organisierten Wohnprojekten. Da gibt es ja Baugruppen und Co-Housing und was gibt es noch alles? Sozialen Wohnbau, genossenschaftlichen Wohnbau. Das ist was, was uns nicht so gut gefällt, weil bei solchen Sachen oft viele Menschen ausgeschlossen sind, weil sehr hoher Eigenkapital der Privatpersonen notwendig ist, damit man so ein Projekt teilnehmen kann. Es wird neues Privateigentum geschaffen. Den Leuten gehört es ja dann wirklich und sie können es auch wieder verkaufen. Das ist nicht das, was wir machen wollen. Was uns auch nicht gefällt, ist, dass solche Projekte meistens Neubauprojekte sind und daher dezentral gelegen sind, fast immer. Und dass es so auch einfach schwer ist, als sozialer Raum in einer Stadt im urbanen Leben teilnehmen zu können und präsent zu sein. Jetzt sage ich noch kurz was zu die Linzer, dann beeilen wir, gell? Also in Linz gibt es seit 2014 das erste Syndikatshaus Österreichs, das Willifred. Das ist ein großes Haus von 1650 Quadratmeter Nutzfläche hat es insgesamt. Es wohnen dort ungefähr 30 Leute. Ein Viertel von dem Haus sind privat und öffentlich genützte Gemeinschaftsräume. Es gibt dort ein Kulturkollektiv, ein Infoladen, ein Food Corp, ein Verein für vegane Ernährung, Nachhilfekurse. Immer wenn man die Leute aus Linz trifft, erzählen sie einem, was sie jetzt schon wieder Cooles am Start haben. So, warum brauchen wir das jetzt in Innsbruck besonders? Vielleicht nur kurz. Ihr müsst ja wahrscheinlich auch alle Miete zahlen und ihr wisst, wie viel es ist. Und wir sind ja mittlerweile bei einer Gazoniere warm bei Neuvermietungen von 20 Euro pro Quadratmeter. Oder anders ausgedrückt, im Durchschnitt haben wir in Innsbruck ein Drittel des Nettohaushaltseinkommens wird für Kaltmiete berappelt mittlerweile. Also allein aus dem Gesichtspunkt heraus erscheint es mir und unserer Gruppe und vielen anderen bestimmt auch, als sehr erstrebenswert, sich Alternativen zu diesem System zu überlegen, das eigentlich auf einem unfairen Ausbeutungsmechanismus, der nur auf Eigentum beruht, aufbaut und der Gesellschaft überhaupt nichts bringt. Andere Phänomene, wo ich vielleicht nur kurz sagen kann, wir haben mal das Problem von spekulativen Leerstand, dass Vermieter, dass Hauseigentümer gar kein Interesse an Vermietung haben, weil das bedeutet nur Stress und dann müsste man renovieren und dann hat man vielleicht ungemütliche Miete oder was weiß ich was. Oft ist es nur so, dass Immobilien einfach ganz normal als Anlageobjekte den Besitzer wechseln. Der Preis steigt sowieso, man hat eine super Rendite und so hat man einfach immer wieder Häuser in Innsbruck, die lange Zeit leer stehen. Teilweise in Top-Lagen, gesellschaftlich einfach ein unverträglicher Prozess ist, finde ich. Vielleicht noch ein bisschen ideologischer ausgedrückt, also warum man sowas in Innsbruck installieren sollte, ist eben, also ich sehe es ganz klar, oder was solche Projekte gewährleisten können, sie zeigen Alternativen auf. Sie sollen einen Gegenpol darstellen zur Verwaltungslogik, zu der Logik, dass du so und so viele Stunden pro Woche nur damit zubringst, deinen Wohnraum zu finanzieren, der überteuert ist. Andererseits, wenn solche Projekte, das habe ich auch zuerst angedeutet, mal installiert sind, können sie einen Raum für alternative Politik und Subkultur stellen. Uns zum Beispiel ist auch wichtig, dass es zentral gelegen ist, weil wir eben Schnittstellen nach außen schaffen wollen, Stichwort Straßenfeste, Nachbarschaftscafé, Nachbarn einbinden, haben wir da schon gehört, tun sich ganz neue wie hast du es gesagt, so soziale Bindungsanknüpfungspunkte auf. Jetzt nur kurz zu uns, also wir sind die Brennnessel, haben wir uns genannt, uns gibt es seit Oktober 2015. Wir haben unseren Verein gegründet, Anfang dieses Jahres. Wir haben für uns so angefangen, wir haben es sehr wichtig, als wichtig genommen, einen Gruppenfindungsprozess wirklich lang und ehrlich auszutragen, in dem Sinne, dass man sich innerhalb der Gruppe sehr klar ist, was die einzelnen Leute wollen. Also wir haben so angefangen, dass sich ein Kreis von schätze ich mal 20 Leuten getroffen haben und einfach mal ihre Träume erzählt haben, was sie sich nicht denn, wie sie denn leben wollen. Dann hat sich schon relativ schnell herausgestellt, dass es durchaus auch Leute gibt, die sich jetzt was ganz anderes vorstellen, die jetzt eher in dezentral gehen wollen, denen jetzt so Sachen wie Landbau, Subsistenzwirtschaft wichtig ist. Hat sich jetzt bei uns nicht so herauskristallisiert. Wir wollen eher an der urbanen Kultur, sage ich mal, mehr teilhaben. Deswegen haben wir das lang mal breit diskutiert, haben ein Selbstverständnis geschrieben, kann man auf unserer Homepage anschauen, wo wir dann wirklich schon ziemlich weit ins Detail diskutiert haben, wie Organisationsstrukturen stattfinden. Stichwort, wir wollen nur konsensbasiert agieren, also es müssen immer alle einverstanden sein, wenn eine Entscheidung getroffen wird. Wir befinden uns auf der Haussuche. Für Tipps sind wir immer gerne zu haben. Wir sind nicht ganz allein, es gibt noch ein paar andere Initiativen. In Wien gibt es den Stadtclan und den Verein Schlor, Schöner Leben. In Innsbruck gibt es die, wie gesagt, schon bestehenden Willifred. Und jetzt seit der letzten Generalversammlung vom Habitat sind auch eine Gruppe aus Salzburg, Iltisbau, zu uns gestoßen. Was wir jetzt in nächster Zeit vorhaben, ist natürlich die Haussuche, natürlich mehr vernetzen, Öffentlichkeitsarbeit, wie in solchen Rahmen zum Beispiel. Und wir haben ein DKI-Projekt eingereicht und organisieren unter dem Banner Kunterbunte Kontrapunkte im nächsten Jahr eine Vortragsreihe zum Thema Recht auf Stadt und leistbares Wohnen. Watch out for this. Wie gesagt, ich habe schon kurz das Selbstverständnis und kann man sich auf unserer Homepage anschauen, brennnessel.chimdo.com, und viele weiterführende Links finden, wenn man sich mehr in die Rechtsstruktur dafür interessiert, findet man Verweise zum Mietshäuser-Syndikat, wo es wirklich gute Texte gibt, um das ganze Konzept mehr zu verstehen und auch den ideologischen Rahmen, in dem das entwachsen ist. Danke. Danke. Also ab dieser Stelle soll das Ganze vielleicht mehr ein diskussionsartigen Zug noch mal hervorheben. Also bitte Richtung Publikum bei Fragen und Anregungen einfach die Hand zu heben. Ich würde vorerst jetzt noch mal das Wort an den Oliver geben. Und zwar, wenn dem Philipp so zuhört, ist relativ klar, was für politisch-ideologischer Anspruch damit verbunden ist. Also wir haben die Idee, Objekte als Anfangsgut, sage ich jetzt einmal, einem gewissen Spekulationsmarkt zu entziehen. Was ist, wenn man es kurz aufeinander bringen könnte, der zentrale Anspruch deiner Bestrebungen? Also, oder würdest du das gar nicht heranziehen? Hast du so einen Anspruch oder agierst du frei davon? Ah, was heißt Anspruch? Also wenn ich einen Anspruch an etwas hätte, dann müsste ich ja nicht davon ausgehen, dass ich auch allein in der Lage sein kann, es zu realisieren. Das ist aber nicht richtig. Also ich bin alleine auf diesem Planeten nicht lebensfähig und das ist keiner hier. So, ich möchte ganz kurz was zum Thema Abhängigkeit sagen. Schön, dass du das angesprochen hast. Es hat sich vielleicht so angehört, als wären wir jemandem auf Gedeih und Verderb ausgeliefert oder auf Gnade der Gnade anderer ausgesetzt. Das ist nicht der Fall, weil bei uns Leute mitmachen. Und jeder, der dort beiträgt, tut das freiwillig. Und hier gibt es keine Schuldsysteme, in denen wir uns befinden. Und dann gibt es auch keine Abhängigkeitssysteme. Ja. Vielleicht ein Denkansatz. Ihr seid natürlich im Bereich der Finanzierung unterwegs, auch mit Fremdkapital. Ja, ich war selbst 15 Jahre Geschäftsführer eines Bauträgers. Ich kenne mich ein bisschen aus. In Wahrheit reicht ihr die Abhängigkeit weiter an die Bewohner. Denn die Leute müssen weiter ihren Jobs nachgehen, damit das Geld reinkommt, damit die Kredite bedient werden können. Also das heißt, der Einzelne ist sehr wohl weiterhin in einer Abhängigkeit, und zwar in einer, in der er jetzt schon ist. Aber ich verstehe eure Zielsetzung und ich finde, das ist eine coole Idee, das so zu machen. Aber in Wahrheit hält es euch in Sklavenarbeit. Aber in dem Fall würde ich meine Frage vielleicht mal präzisieren, weil das drückt das ja schon ein bisschen aus, den Gedanken, den ich vermute. Also siehst du da einen Mechanismus, der sich gesamtgesellschaftlich übertragen lassen würde? Oder ist dieses abseits von Geldstrukturen zu leben nicht doch, sagen wir mal, ein Nischenerscheinnis, das sich nur in einem sehr hohen Produktionsniveau realisieren lässt? Also erstens lebe ich nicht abseits von einem Geldsystem. Wir zahlen immer noch Miete. Wir haben ein Glas stehen im Ort des Schenkens für Strom, Heizung, das wir dort verbrauchen. Das geht dann an den Eigentümer. Das finanziert sich dann in dem Fall halt aus Geld, das die Leute da reinwerfen. Genauso finanzieren wir auch unser Leben. Also wir leben nicht abseits des Geldes. Dann sagen wir abseits der Lohnarbeit. Wir leben vor allen Dingen abseits der Erwartungen, der ziehenden Erwartungen an unsere Mitmenschen. Und das ist drückt sich in unserem System in Geld aus. Das ist, ja, es ist wirklich so. Also Geld per se ist kein Problem. Die Ausgestaltung des Systems und die systemimmanenten Prozesse, die sich aufgebaut haben, sind halt einfach destruktiver Natur. Und das, ich meine, darüber können wir auch nicht mehr diskutieren, weil da brauchen wir nur rauszugehen. Da müssen wir sehen, wie die Umwelt, welche Umweltschäden wir verursachen. Es gibt Initiativen, die berechnen, dass jedes Jahr derzeit eigentlich schon einen Monat früher 100% der auf diesem Planeten nachwachsenden Ressourcen verbraucht sind. Und das ist derzeit im August. Das bedeutet, liebe Leute, dass wir hier wirklich von der Substanz schon anfangen zu leben. Und wenn ich einem Kreislauf, unser Leben ist ein Kreislauf, dieser ganze Planet, wenn wir da anfangen, die Basis zu entziehen, dann fehlt mir irgendwann der Nährboden, um weiterhin ernten zu können. Das ist ganz einfach. Gut, aber nur weil ich auf den Mechanismus der Preisbildung verzichte und in das System der Tauschwirtschaft übergehe oder der Geschenke, heißt das ja nicht, dass ich meine Ressourcen nicht überstrapaziere. Das ist dadurch ja noch nicht gewährleistet. Nee, aber ich tue mich dann schwer, noch bei Systemen mitzuwirken, bei denen ich weiß, wie das Ergebnis aussieht. Und ich habe vor 5 Jahren draußen bei uns im Garten gesessen. Ich war zu dem Zeitpunkt langzeitarbeitslos. Ich habe 240 Euro Notstandshilfe bekommen. Und wenn du das so 3 Jahre mitgemacht hast und dann eigentlich nur Absagen oder gar keine Reaktionen auf Bewerbungen kriegst, und in Zell am See heißt das für mich interessanterweise mit meinem Lebenslauf Abwäscher im Tourismus ist auch nicht, weil sich keiner vorstellen kann, dass ich das ernsthaft durchziehe. Aber das ist deren Problem. Und du wirst dann sozusagen ein bisschen mit der Frage konfrontiert, sind das überhaupt Dinge, an denen ich teilnehmen möchte? Und ich bin mir nicht zu gut, um abzuwaschen, aber ich überlege tatsächlich, muss ich noch dazu beitragen, dass bei uns noch mehr Touristen auf den Berg fahren, dass wir jetzt Skigebiete zusammenlegen, damit wir endlich in Zell am See wieder das größte Skigebiet in Österreich sind, in Verbindung damit, dass wir das städtische Trinkwasser spätestens im Frühjahr dort auf die Pisten blasen. Das ist nämlich auch kein Kreislauf mehr, das wird nämlich durch Kunststoffabrieb und durch Skiwachs wird das alles verunreinigt. Und ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, und zwar ein Geschenk des Lebens. Ja? Ich kriege keinen Job, ich habe keinen Schotter und muss mir überlegen, wie ich eigentlich klarkomme. Und dann finde ich heraus, dass ich sehr gut klarkomme, wenn ich einfach nur mit euch kooperiere und nur Dinge mache mit euch gemeinsam, die ihr auch teilen könnt. Und ich bin nicht mehr bereit, meine Lebenszeit herzugeben für etwas, wo ich heute schon weiß, dass die Auswirkungen auf jeden Fall negativ behaftet sind. Das ist meine ganze Handlungsmotivation. Mehr brauche ich nicht. Bist du der Meinung, dass sich das auf ein gesamtgesellschaftliches System übertragen ließe? Also wenn ich mir das anschaue, was für ein generisches Wachstum unsere Projekte erlebt haben. Also und darum habe ich vorhin auch gesagt, wir haben angefangen mit einer Decke, wo wir ein paar Sachen drauf hatten, am Rande eines Fahrradweges. Ja. Und heute bespielen wir mit 15 Leuten 250 Quadratmeter mitten in der Einkaufspassage. Ja, ich meine, da kann mir keiner mehr das Gegenteil beweisen, da läuft was. Ja. Und wir befinden uns einfach am Anfang eines Veränderungsprozesses. Und ich treffe immer mehr Leute, die sagen, ja, so wie es jetzt ist, kann es nicht mehr weitergehen. Ja. Das heißt, wir müssen uns was anderes überlegen. Und ich finde es ganz toll, was du gesagt hast. Wir haben ja auch so angefangen. Wir spielen. Ja. Wir sagen, okay, also wir haben festgestellt, dass die Handlungssysteme, wenn wir uns bei den Bekannten andocken, dass dann meistens Schrott hinten dabei rauskommt, ja, Müllgesellschaft. Das heißt, wir fangen mal bei Null an. Und wir gucken einfach mal. Und dann werden wir individuell reagieren auf die Situationen, die wir haben. Und daraus können sich wieder neue Handlungsstrukturen, die wir auch abstrahieren können, entwickeln. Und wir müssen es einfach nur ausprobieren und herausfinden, was geht. Das ist ganz einfach. Ganz so kurze bitte, Antwort bitte. Darauf. Aber ich glaube, genau da liegt das Problem drinnen, dass die meisten, also du sprichst was an, was eigentlich ganz einfach ist, nämlich einfach ausprobieren. Aber genau das ist in unserer Sozialisierung einfach das Schwierigste. Weil vor dem Ganzen, vor dieser Wirklichkeit, in der wir momentan leben, ist eben, sie will uns Sicherheit geben, die vermeintlich aber ganz unsicher ist. Und wir würden uns in eine Unsicherheit begeben, die eigentlich aber sehr sicher ist, weil sie uns eigentlich handlungsfähig machen würde. Und ich glaube, man müsste einfach nur an seiner eigenen Angst ein bisschen arbeiten, sich was zu trauen, was auszuprobieren. Aber wie gesagt, das ist für Menschen sehr, sehr schwierig. Und deswegen braucht es eben genau diese Orte, wo man diese Sachen ausprobieren kann, um sich ein bisschen von den Ängsten zu lösen und aus dem die Motivation kriegt, okay, ah, da geht was, da geht noch mehr und ich habe die Idee und ich habe die Idee und so kann man es gemeinsam dann schaffen. Ich würde nur ganz kurz dem Philipp das Wort anbieten, wenn er eine Replik auf das hat, was an ihn da herangetragen wurde. Ja, also ich kann jetzt zu dem Thema der Abhängigkeit, das ist für mich schon eine große Überlegung. Will ich mich in eine Abhängigkeit begeben? Das kann ich mir nicht aussuchen. Oder du glaubst es zu können und es scheint für dich auch zu funktionieren und das finde ich sehr schön. Ich sehe jetzt eher die Situation einfach, dass die Leute sowieso Miete zahlen müssen und dem schlecht auskommen werden, dass sie sich in der Situation wiederfinden, dass sie den Schotter dafür ranschaffen müssen. Und deshalb halt einfach der Gedanke nach vorne, wie kann ich das in einem Rahmen organisieren, dass ich Profitinteressen ausschalte und gleichzeitig mir einen höheren Freiraum oder bessere Gestaltungsmöglichkeiten für mein Wohnumfeld sichern kann. Und das hätte ich vielleicht auch vorher schon dazu sagen sollen, also es ist so die Faustregel, dass man jetzt sagt bei Projekten, dass man jetzt sich die ortsübliche Vergleichsmiete anschaut und ein Projekt nur dann macht, wenn unterm Strich Netto-Kaltmiete rauskommt, die da jetzt 20% mindestens drunter liegt. Sonst würde man ja so ein Projekt gar nicht anstreben, weil dann kann ich ja gleich normal in Miete bleiben. Also so, das ist jetzt zur Abhängigkeit. In so einem Kontext, wie du ihn beschrieben hast, Oliver, ist es wirklich so, dass Abhängigkeit da verschwindet? Ich habe mal kurz das Zitat aufgeschrieben, was du gemeint hast, wo du gesagt hast, wir entscheiden auch, mit wem wir wollen. Jetzt ist es so, Geld als solches hat ja einen gewissen Freiheitsaspekt neben seinem Sklaventreiber-Dasein auch. Und zwar einen gewissen universalistischen Anspruch. Also plakativ gesprochen, solange ich es bezahlen kann, kann ich in einen Lebensmittelmarkt gehen, meine Güter erwerben, unabhängig vom Gutdünken des Besitzers. Ich bin nicht darauf angewiesen, ob denn mein Erscheinungsbild sympathisch ist. Ich bin nicht darauf angewiesen, ob der meinen Kleidungsstil gut heißt. Ich weiß, ich kann konsumieren, ich habe eine gewisse Planungssicherheit. In einem System, wo dieses Element rausgenommen wird, entstehen Freiheitsmomente. Ja, das sind neue Freiheitsgrade, aber es sind auch neue Abhängigkeiten da. Ja, es sind natürlich, darum habe ich auch gesagt, ich bin natürlich auch abhängig. Ja? Aus der Nummer kommen wir auch nicht raus. Die Frage ist immer von wo, von wem und in welcher Form. Ja? Das waren jetzt eigentlich ziemlich viele Fragen auf einmal. Also ich am besten fange ich mit einem Beispiel an. Wir überlegen uns halt sehr gut, wo wir uns engagieren. Ja? Wir sind auch nicht nur Handelnde, wir sind auch denkende Wesen. Und für uns heißt das, wir brauchen Lebensraum, wir brauchen Nahrung, wir brauchen Energie, wir brauchen auch Kommunikation, ja, und wir brauchen menschliche Gesellschaft. Das ist wirklich um unsere Grundbedürfnisse, Mobilität ist noch ein Thema, um unsere Grundbedürfnisse wirklich abdecken zu können, und das wissen wir auch. Ja. Wir gehen auch unsere Kompromisse ein. Also Henriette hat eine geringfügige Beschäftigung im örtlichen Bioladen bei uns, weil sie hat sich überlegt, sie kauft dort sowieso unsere Nahrung, weil wir wollen halt Nahrung essen, so wie sie wirklich natürlich gewachsen ist, weil wir davon überzeugt sind, dass uns das auch besser bekommt. Und hat dort ihre Hilfe angeboten. Und interessanterweise, wir werden vom Leben tatsächlich immer wieder eingeladen. Also das Leben kommuniziert mit uns. Ich bin inzwischen felsenfest davon überzeugt, dass es so ist. Sie kriegt 4 Wochen später einen Anruf, ja, ist tatsächlich jemand ausgefallen, also sie kann aushelfen kommen. Das heißt, sie hilft jetzt einmal in der Woche, hilft sie im Bioladen aus, mit dem Ergebnis, dass wir uns so gut verstehen mit denen, dass wenn von denen einer krank wird, dann stehe ich halt mal um 3:30 Uhr morgens auf und hole die Lieferung für den Laden ab und mache das einfach. Und wenn am Freitag Nahrungsmittel überbleiben, dann essen sie es nicht nur selber, sondern teilen es mit uns. Also wir containern auf höchstem Niveau. Ja. Und zwar in einer direkten Verbindung, dass halt das Essen noch nicht mal mehr einen Container gesehen hat. Und wir sind füreinander da. Und das ist das, worin ich investiere. Und das ist die größte Sicherheit, weil diese scheinbare Sicherheit, in der ihr euch heute bewegt, ist also wirklich katastrophal. Ja. Ich meine, ihr zahlt in Versicherungen ein, damit ihr irgendwann vielleicht eine Rente kriegt. Keiner kann euch sagen, wie die Nummer ausgeht. Ja. Also, also ich investiere, da investiere ich das Geld, das ich habe, lieber in nützliche Infrastruktur oder meine Mitmenschen, damit da irgendwas tatsächlich weitergeht. Und wenn ich sozial gut eingebettet bin, und das passiert genau durch diese Projekte, die wir betreiben, das geht bis hin zu einer Reallohneinkommenserhöhung, wenn ihr das so wollt. Ja? Ihr könnt dort Dinge, die ihr sonst kaufen müsst, könnt ihr im Ort des Schenkens holen. Wenn ihr einen schönen Salat haben wollt, holt ihr euch den im Garten Eden. Also wir versuchen ja auch Lebensbereiche abzudecken mit unseren Projekten, wo konkreter Nutzen für Menschen vorhanden ist. Und ich muss ehrlich sagen, nach meinen Erfahrungen mit euch, mit meinen Mitmenschen, fühle ich mich bei euch viel besser aufgehoben als bei einer Versicherung. Gut, ich werde dann nochmal das Band kurz zurückstellen, bevor wir uns zu sehr in diese Ecke manövrieren. Die Frage war ja ursprünglich, oder die mir noch verfolgen möchte, ist, welche konkreten Momente kann ich destillieren und vielleicht das gesamtgesellschaftliche Konzept verwirklichen oder da zumindest implementieren? Ich würde die Frage jetzt ja gerne an dich weitergeben, Christoph. Bitte wiederhole sie nochmal. Welche Momente und Ansätze haben sich aus eurem Projekt ergeben, von denen du sagen würdest, also das wären konkrete Anliegen, die du auch auf die nächste Ebene tragen möchtest, die du gesamtgesellschaftlich verwirklicht sehen wollen würdest? Wem würde ich das gern sagen? Auf politischer Ebene oder? Genau, also welche Erfahrungen hast du gemacht, von denen du sagst, du warst jetzt über Zusammenleben, über Gesellschaft, über Gemeinschaft mehr, dass du einen Moment der Erfahrung hast, die du auf einer höheren Ebene implizieren wollen würdest? Oder gibt es vielleicht solche Momente auch gar nicht? Auch das kann Erfahrung sein. Ich glaube, auch so ein Resultat von dem ist, was wir in der Bäckerei jetzt erfahren haben, ist, das war eigentlich eine ganz einfache Herangehensweise. Das war, wir haben ein Geldproblem gehabt, immer noch. Also jede Kulturinitiative kämpft eigentlich mit dieser Finanzierungsgeschichte. Wir würden gern viel mehr unabhängiger sein, als wie wir, also wir verdienen 2/3 selber im Vergleich zu dem, was wir Förderung kriegen, aber egal. Und aus dieser Not außer haben wir eben irgendwann so überlegt, was könnte das Produkt sein, was wir in der Bäckerei machen, was wir haben. Und da sind wir irgendwie drauf gekommen, wahrscheinlich ist es unser Weg, unser Prozess, den wir machen. Und aus dem aussehen, war uns dann unsere Motivation, wie können wir das weiter kommunizieren, wie können wir die Erfahrungen, die wir an uns machen, weitergeben, beziehungsweise ist die Motivation, meine persönliche Motivation ist immer zu schauen, was hätte ich gern, was brauche ich und wie kann ich probieren, das nicht nur für mich eigennützig zu kriegen, was oft recht einfach ist, sondern zu schauen, welcher Weg könnte funktionieren, dass das einer breiteren Menge zugänglich ist. Und das umgelegt ergibt dann eigentlich Handlungsfelder, Arbeitsfelder, die man schon weiter kommuniziert und die dann, an denen man sich weiter beschäftigt und somit das Ganze vielleicht so gesagt in eine höhere Ebene bringt, weil man halt sich professioneller damit auseinandersetzt, somit auch unterschiedliche Leute involviert an Bord holt und dann in Kooperation tritt mit unterschiedlichen Ebenen der Entscheidungsträger von Top-Down bis Bottom-Up. Hat das deine Frage beantwortet? Ich denke schon, ja. Bitte. Ja, also ich habe da schon sehr wohl einen Wunsch, den ich auch auf politische Ebene übertragen sehen möchte. Und zwar funktionieren unsere Projekte deswegen gut, weil letzten Endes die Menschen, die die Projekte wirklich machen, das heißt, das sind die, die ihre Zeit investieren, entscheiden, wie die Dinge zu handhaben sind. Und wir machen das auch in einem Konsens. Wir müssen uns nicht immer ganz einig sein, sondern wir sind der Meinung, wenn es also zwischen zwei Menschen zum Beispiel Spannungen gibt bei uns und wenn der eine, der es macht, da ist, dann hat er durchaus das Recht zu sagen, es tut mir leid, solange ich hier bin, möchte ich nicht, dass du da bist. Kommt letzten Endes dann doch nicht vor, weil die Menschen vorher miteinander kommunizieren. Aber ich denke, wir sollten viel mehr Entscheidungen und Entscheidungsbefugnis dorthin verlagern, wo die Dinge auch gemacht werden. Und ich denke, dass das auch ein Weg hin zu Effizienz ist. Ist es dann so, dass es denen vor Ort überlässt? Also der Christoph hat den Prozess vorhin angesprochen. Also im Laufe ihrer Tätigkeit hat sich die Notwendigkeit herausgestellt, auch eigene Strukturen zu generieren, sich selbst einen Rahmen vorzugeben. Ist es dann so, dass sie darauf vertraue, dass an dieser Keimzelle eine für diese Organisation stimmende Struktur sich herausbildet oder will ich sie in die Strukturlosigkeit überlassen? Das ist ein Prozess, der sich bei uns von selbst ergibt. weil wir dadurch, wie wir die Projekte starten, das heißt, was ist unser tatsächlicher Anspruch, das ist die Qualität, die wir dem Projekt mitgeben. Das vergessen wir in unserer quantitativen Welt sehr oft, dass es nicht nur Quantitäten die Dinge bestimmen, sondern auch in hohem Maße die Qualitäten, egal wie sie aussehen. Ja. Wir finden dann nur noch Menschen, die grundsätzlich in dieselbe Richtung gehen. Und nachdem wir unsere Projekte eigentlich anarchistisch, das heißt, und nutzenorientiert, also die Nutzenorientierung ist dabei ganz wichtig bei einem anarchistischen Modell, ja, Nutzen, den wir alle erkennen können. Und diese Menschen schließen sich uns an. Das heißt, wir sind schon so nahe zusammen in der Zielrichtung, in der Vision des Projekts, das wir vor uns sehen, dass wir die ganzen anderen Dinge ganz einfach klären können. Es funktioniert sehr viel einfacher. Und wir haben so eine Art Kernteam auch im Ort des Schenkens. Das sind im Prinzip vier Leute. Das sind auch die, wo der Schlüssel dann mal kreist. Und alle anderen kommen dazu und machen mit und helfen und die kannst du anrufen und die kommen mal dazu. Aber da hat auch keiner den Anspruch, den Laden jetzt unbedingt irgendwie lenken oder leiten zu wollen. Und ich glaube, dass darin liegt die Lösung. Also wenn ich den richtigen Spirit mitgebe mit den Dingen, dann finde ich die richtigen Leute, dann haben wir schon mal die richtige Richtung. Manche scheiden aus, haben wir auch gehabt. Ja. Das ist dann halt der Lauf der Veränderung, das ist so, aber das habt ihr in jeder anderen Struktur auch. Und dann ist das, also es ist kein hundertprozentiger Selbstläufer, weil wir bewegen uns ja in neuen Strukturen oder in neuen Gedanken und wir denken viel darüber nach und wir sprechen sehr viel darüber. Aber die Erfahrung zeigt uns, wenn wir da mit dem richtigen Spirit reingehen und mit der richtigen Offenheit und auch offen für Veränderungen sind. Wir haben jetzt eine Frau, arbeitet mit uns zusammen in dem Ort des Schenkens, die war 20 Jahre lang bei einem Möbelhaus in der Kundenreklamation. Ich meine, die weiß genau, wie der Hase läuft in so einem Laden. Ja? Also da können wir uns ganz viel auch abschauen. Auf der anderen Seite unterstützt sie diesen sehr offenen Zugang, den wir haben. Jeder darf kommen, jeder darf mitnehmen, jeder darf bringen. Und so, da vereinen sich dann auch die Dinge wieder. Ja? Also wir finden auch Menschen, die uns ähnlich sind. Und darin liegt dann auch wieder sehr viel fruchtbarer neuer Boden und neue Ideen. Ja, danke für den Beitrag. An dieser Stelle noch einmal ganz kurz. Wir sind auch völlig offen für Fragen von eurer Seite. Also ich halte mich mal kurz zurück, um euch die Möglichkeit zu geben, Fragen zu stellen. Ansonsten kommt mir schon auch noch was in den Sinn, aber es wäre durchaus möglich. Das kann ja noch kommen. Also dann würde ich mich gerne noch mal an den Philipp wenden. Oh, es gibt eine Frage. Okay. Ja, nee, es gibt keine Frage, sondern eine Feststellung. Also irgendwas, was ich merke, ist ja ein ganz anderes, aus einer ganz anderen Altersgruppe, als ihr das jetzt seid. Und was ich beim Oliver raushöre, ist, dass er eigentlich über das Jetzt redet. Er redet davon, Dinge einfach wirklich zu tun. Also zu sagen, ich weiß nicht, was dabei rauskommt, aber die Entscheidung, die treffe ich jetzt. Und die treffe ich eventuell aus dem Gefühl, aus dem Herzen, aus der Situation heraus. Und ihr, in eurem Alter, ihr seid linear, ihr seid dreidimensional. Ihr habt versucht, da eine Linie reinzubringen, die es eventuell gar nicht gibt. Du heißt Christoph. Mhm. Du hattest was Interessantes gesagt eben, dass du sagst, also zumindest habe ich das so rausgeholt, welche Kraft du als Einzelner hast, etwas zu tun. Also sich abzusprechen oder Hierarchien herauszufinden. Ich habe was du mit der Bäckerei gemacht hast, das habe ich vor 20 Jahren gemacht, komischerweise. Und was du mit dem Haus gemacht hast, habe ich auch gemacht. Aber zufälligerweise, aus dem Moment heraus, nicht geplant. Ja, das heißt, ich gehe irgendwo hin, brauche einen Wohnplatz und dann sagen mir meine Eltern, viel Spaß dabei, das ist die teuerste Gegend, die es gibt, da wirst du nie wohnen können. Und meine Einstellung war aber die ich hatte, dass ich sage, da wohnen andere auch, also werde ich da auch wohnen können. Ja, das heißt, ich gehe irgendwo hin und schaffe mir den Wohnraum, aber nicht linear, sondern durch eine Idee, die mir kommt, durch einen Traum. Dass ich zu jemandem hingehe und sage, ich hätte gerne dein Haus. Und dann sagt derjenige, ja, wenn du das bezahlen kannst. Dann sage ich, ich kann das nicht bezahlen, aber ich kann das gut bewohnen. Ja? Das heißt, ich habe demjenigen das aber schmackhaft gemacht. Und er hat mich wohnen lassen. Und das mehrmals. Ich habe eigentlich immer so gewohnt. Und wenn ich mir überlege, ich zahle keine Miete. Also ich wohne wunderschön, aber ich zahle keine Miete. Ja? Ich mache viel. Aber ich arbeite nicht linear, ich mache das nicht mit dem Kopf. Und das ist das, was Oliver sagt. Deshalb bin ich hier, weil wir Dinge machen, die auf dem Tablett liegen. Die wollen jetzt angegangen werden. Also wenn ihr irgendwas Besonderes macht, geht an die Häuser, seid aktiv, sucht euch das Haus. Geht zu demjenigen, guckt, wem gehört das Haus. Ihr könnt doch da reingehen und sagen, hört mal, wir bewohnen das Haus 5 Jahre lang. Ja, ihr lasst das eh leer stehen. Wir verpflichten uns, das Haus ordentlich zu halten. Und das kann man besprechen. Da werden sich viele Leute drauf einlassen. Ihr habt das dann eventuell nur 5 Jahre. Aber ich hatte mein Haus auch nur für 5 Jahre. Ja, aber ich habe in einem traumhaften Haus gewohnt. Aber es geht ja nicht um das, dass wir es nur 5 Jahre haben. Es geht schon auch um das, dass wir dann sagen, okay, wir wollen ein Haus schaffen, das über Generationen bewohnbar ist. Ja, das und das dann nicht so ist wie, keine Ahnung, wir leben jetzt da 5 Jahre drin und nach 5 Jahren müssen wir raus. Wir wollen, dass andere Generationen darin leben können. Wir wollen es nicht vererben. Mhm. Wir wollen den Spalt zwischen den Vererbungen, die ganze Gesellschaft. Es gibt hier die Erbgesellschaft und hier gibt es die Menschen, die nicht erben. Und wir sind die Menschen, die nicht weitergehen. Pass auf, aber ihr müsst es erstmal schaffen. Ja, aber das ist ja schon geschafft worden. Das ist ja. Der Punkt ist der, wenn mit Wollen und das ist eine Geschichte. Das andere ist aber im Jetzt flexibel zu sein. Ja, du weißt nicht, was in 5 Jahren ist. Du weißt eventuell noch nicht mal, was nächste Woche ist. Also einfach gucken, machen, sich freuen und offen sein für Neues, expandieren, weil du wirst in 5 Jahren völlig andere Wünsche haben oder Gedanken. Und das ist der Unterschied zwischen, ich war ja auch mal 20, neulich, ja? und Oliver. Wir haben da was anderes erlebt. Wir merken plötzlich, das ist linear nicht so zu planen. Und das ist der Unterschied zwischen ein bisschen älter sein und ein bisschen jünger sein, neulich halt. Das ist nicht so viel. Also für uns in unserem Alter ist das wirklich neulich gewesen. Ich kann mich daran erinnern, zu den Leuten gegangen zu sein, Dinge gemacht zu haben. Ja, ich habe keine Bäckerei gehabt, das habe ich nie mehr gemacht. Wir hatten Gastronomie für Leute, die arbeiten, geguckt, dass wir denen Essen besorgen, was gesund ist, ohne Zucker und bezahlbar. Wie haben wir das gemacht? Wir haben Bars angesprochen, die also erst nachmittags öffnen und haben 2 Quadratmeter Kühlhausfläche gemietet, einen Koch eingesetzt. Ich habe das alleine ausprobiert. Ich habe für 180 Leute am Tag Mittagessen gemacht. Ja, Vorspeise, Mittagessen, Hauptgericht für 7 Euro pro Person. 3 Gänge. Und es hat sich für uns gerechnet. Ich will nur sagen, das haben wir gemacht und danach hat man was Neues gemacht. Das ist das Leben. Ihr denkt so linear, so kompliziert, so. Das könnte viel einfacher sein. Dann wollen wir Christoph mal antworten lassen. Ich bin ja Gott sei Dank nur 20. Also ich gebe da vollkommen recht, dass man nicht linear denken soll. Ich habe mir das zugehört und dachte, vielleicht könnte der Unterschied sein. Es ist einfacher, allein sehr unlinear flexibel zu sein, als wie in einer Gruppe. Und eine Gruppe ist mehr oder weniger dann auch wieder ein Abbild von einer Gesellschaft. Das heißt, ich als Bauchgefühl würde empfinden, dass wenn Leute jetzt anfangen, zu sehr zu sagen, ich selber bin sehr flexibel, dann kann sich auch sehr viel Chaos entwickeln, das aber eine gewisse Struktur braucht. Und sobald es eine gewisse Struktur wieder gibt, bist du wieder in einem gewissen Schema drinnen, also in gewisser Linearität, die aber schon möglichst flexibel sein soll. Und so wie unsere Arbeit aufgebaut ist, ist natürlich auch so, dass wir machen, der Anfang war aus dem Bauchgefühl, ich weiß nicht, ob du am Anfang da warst, wie ich das erzählt habe, also unsere Idee, die Bäckerei zu gründen, war ein Bauchgefühl. Das heißt, das war alles andere als linear. Das tun wir ja. Also wir machen ja sehr viele Projekte und man probiert halt zu reflektieren und was zu entwickeln und auszuprobieren, aber nicht im Sinne von, man will was unbedingt entwickeln, damit man eine möglichst lineare Struktur schafft, sondern damit man was schafft, was vielleicht für mehr Leute funktionieren könnte. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, den du angesprochen hast, nämlich die Frage ist ja die, es ist ja wirklich schön, wenn das so funktioniert, aber die Frage ist ja die, ist das allen möglich oder ist es vielleicht durchaus gut, dass man das so macht, aber sollte man vielleicht auch gleichzeitig schauen, dass man es schafft, wie du sagst, eine bestimmte Struktur reinzubringen, die dann auch, sagen wir mal so, zu einem Modell wird, das für viele anwendbar ist. Weil die Situation, die du beschreibst, die ist ja nicht für jeden so umsetzbar. Also da gibt es ja... Also das kommt auch an, wie man es versteht. Also wenn man es duplizierbar macht, dann geht man ins klassische Franchising. Willst du erfolgreich sein, geh ins Franchising, da sind Dinge duplizierbar. Also, und da werden Leute dann reingepresst, die Dinge genau so machen müssen. Das endet immer an so einem Punkt. Das ist das eine. Das zweite war, was du gesagt hast, was war die zweite Frage? Naja, der Punkt ist ja der, wenn wir im Moment ein System haben, das in einer gewissen Art und Weise funktioniert und zum Beispiel in gewissen Teilen der Gesellschaft Einigkeit darin besteht, dass das so eigentlich nicht mehr tragbar ist für diese Teile der Gesellschaft, dann muss ja der Weg sein, dass nicht jeder für sich jetzt mehr oder weniger willkürlich seines Glückes Schmied ist, sondern dass man auch einen Gegenentwurf dazu entwickelt, der dann schon eine bestimmte Struktur haben muss. Ja, aber der hat immer mit der Qualität der Person zu tun. Ja. Also, dass jemand zu sich findet und erstmal in eine Innenschau macht. Ja. Ja, und sagt, was will ich als Mensch? Und dann merkt man plötzlich, dass jeder das, was Bestimmtes braucht, und dann ergänzt man sich. Man unterscheidet sich eigentlich überhaupt nicht vom anderen. Der eine will heute das und das und dann, das ist das, was Oliver macht, dass Dinge passieren. Im Oliver brennt schon ziemlich unter den Nägeln. Und wie. Solltest auch die Gelegenheit haben, da jetzt einzugreifen. Also du hast eine Prämisse gebracht. Und zwar hast du die Prämisse gebracht, dass du gesagt hast, es ist in der, sozusagen herumzuhüpfen und sich vom Leben leiten zu lassen, wäre sehr viel einfacher, wenn man alleine ist. Aus meiner Erfahrung heraus ist das grundlegend falsch, was du da gesagt hast. Als ich viel Geld verdient habe, war ich sehr wohl in der Lage, mein Leben auch linear zu gestalten. Ja? Wenn ich aber diesen Chancen, oder da war es sogar sehr linear gestaltet, weil ich eigentlich immer darauf aus war, ich musste also entweder halt meine Raten, ich habe mir nie ein Haus gekauft, obwohl ich Immobilien verkauft habe, weil ich mir immer gedacht habe, ich weiß doch nicht, wo ich in 3 Jahren bin, ich bin auch nicht blöd. Ne? Ich bin sehr viel flexibler, wenn ich nicht alleine bin. Allein im Sinne der Gruppe oder des Familienverbandes? Sowohl als auch. Also deine These war, dass ich alleine nicht linear sein muss. Das ist das, was du... Vielleicht nicht unbedingt so genau, aber... Das Umgekehrte ist richtig. Also ich kann mir wirklich es leisten, mich freier zu bewegen, mich freier in Realisierung auch hineinzubewegen und Realisierung durchzuführen, wenn ich in Netzwerken bin. Wenn ich alleine bin, passiert gar nichts. Also darüber müssen wir uns wirklich klar sein. Das ist genau meine Worte. Also Netzwerke arbeiten, zusammen kooperieren. Und deswegen habe ich vorhin die Frage, könnte es sein, also ich habe es nicht als These aufgeschrieben, sondern mehr als Frage in den Raum geworfen, könnte es sein, dass man, wenn man allein für sich was erreichen will, das eher erreicht, als wenn man schaut, wie das vielleicht für mehr Leute zugänglich wird. Und mehr Leute heißt in dem Sinne, genau wie du das sagst, in Netzwerken arbeiten, kooperieren, sich Modelle aufbauen. Aber das würde aber dann genau wieder heißen, was er sagt, dass sobald man das macht, ist man dann wieder linear. Deswegen habe ich es einmal als Frage gestellt. Also vielleicht kann sie wer beantworten. Ich möchte nur ganz kurz anführen, also was mir jetzt irgendwie in dieser Debatte, ich werde dann die Frage gleich weitergeben, nicht schmeckt, ist die Tatsache, dass da zwar doch sehr für mich getrennte Konzepte vermengt werden, und zwar einmal Linearität und Struktur, die dann irgendwie gleichgesetzt werden. Und das finde ich schon arg simplifizierend anzunehmen, dass jeder Prozess, der sich ja Struktur gibt, deswegen eindimensional wäre, weil es ist etwas anderes, ob ich festhalte an einer Idee oder an einem Ziel, das ich mir von Anfang an gesetzt habe und nicht bereit bin, da Abzweigungen zu nehmen, oder ich bereit bin, sozusagen reziproze Strukturen einzuführen, die, wie soll ich sagen, ein rekursives Moment haben, sich selbst abklopfen, sich selbst überprüfen, aber doch die Notwendigkeit erkennen, dass ich in gewissen Situationen Strukturen ausbilden muss. Und das sind schon sehr fundamentale Unterschiede der Herangehensweise. Oder würdet ihr mir da widersprechen? Dann würde die Frage da hinten weitergehen. Also ich merke, dass man, wenn man über das Thema Linearität oder dann auch Struktur für gemeinschaftliche Prozesse, dass wir da unheimlich im Kopf sind. Ich glaube, der, dem das einmal passiert ist, dass er aufgehört hat, linear zu sein, der kann nie wieder zurück. Und darum erübrigt sich dann jede Frage von einer Struktur. Ich glaube auch, dass es nur in Gemeinschaft geht. Und ich glaube, wenn man wirklich in Gemeinschaft steht, verteilen sich die Kompetenzen ganz, ganz natürlich. Man ist auf selber Augenhöhe und somit entsteht immer etwas Gutes. Und die Frage, ob linear oder nicht linear, ist ab dem Zeitpunkt obsolet, wenn man aufhört, linear zu sein. Das ist eine Lebensentscheidung, wo man immer mehr Menschen dafür Mut machen muss. Und das sind Leute wie der Oliver oder auch wie der Herr, so wie ich ihn wahrnehme, die das einfach durchs Tun einfach kommunizieren. Da braucht man nirgends hin predigen gehen, braucht man nirgends hin jemanden überzeugen, es geht nicht. Entweder es überträgt sich und somit entsteht eine Dynamik, die von Gemeinschaft getragen ist und dann kann nur Gutes entstehen. Wie man auch hier im Kochlokal sieht. Ich kann jetzt da nicht direkt was dazu sagen, ich kann aber sagen, ich kann da nicht viel dazu beitragen zu dieser Diskussion über Linearität und Nichtlinearität. Mir geht es vielmehr um die Strukturen. Und was ich für mich selber weiß, ist, dass ich mich nicht in ein Lebenskünstlertum hinein prekarisieren lassen will von den widrigen Strukturen, in denen ich gezwungen bin zu leben. Und deswegen setze ich mich mehr mit Strukturen auseinander und schaue, wie Strukturen so verbessern kann oder verändern kann oder neu schaffen kann, damit nach meinem Gutdünken ordentliches Leben oder freie Entfaltung besser gewährleistet werden kann. Und so Einzelkämpfertum oder Sponti, ich interessiere mich jetzt kurz für das und dann flasht mir was Neues, war nie mein Ding. Sondern eher Strukturen zu analysieren und die Gewalt, die vielen Strukturen innen ist, die Leben bestimmt und oft zerstört und ganz oft den falschen Menschen die Grundlage gibt, andere unfair auszunutzen. Vielleicht können wir da noch ein bisschen nachhaken. Vielleicht magst du uns kurz erzählen, wie das bei euch genau läuft in der Brennnessel. Wir haben schon drüber gesprochen und du hast gesagt, es ist ein Einigungsprozess vorab eigentlich üblicherweise schon, bevor zum Beispiel eine Immobilie erworben wird. Also kannst du uns ausführen, wie das bei euch dann genau ausschaut? Für mich ist es klar, wenn ich in einem Kollektiv ein Projekt machen will, dann brauche ich gewisse, weltanschauliche oder gar nicht so weit, sondern so persönliche Umgangsstandards, über die man mit den Personen im Kollektiv klar sein will. Und Grundpfeiler ist auf jeden Fall das Prinzip, dass nichts abgestimmt wird, sondern dass so lange diskutiert wird, bis die Lösung da ist. Und wenn sich kein Konsens finden lässt, dann ist vielleicht die Frage die falsche und dann müssen wir nochmal von vorne anfangen. Das ist, also, keine Ahnung, ich engagiere mich seit früher Jugend in Projekten und ich habe noch nie über was abgestimmt und ich habe das auch. Weil zuerst ist es oft so aufkommen, dass die Sachen basisdemokratisch organisiert sind und so weiter. Und ich könnte mir zum Beispiel nicht vorstellen, dem Ideal der freien Assoziation der Individuen so weit gegenläufig zu sein, dass ich mich in einem Projekt engagiere, wo mir klar ist, dass ich überstimmt werden kann, wenn ich nicht der Meinung bin. Also sehr ähnlich an dir, immer das Mitgehen, und aber nicht gefangen sein, sondern sich frei sein Engagement aussuchen zu können. Also ich sehe ja gar nicht so viele Widersprüche in der Debatte, sondern ich weiß nicht, ihr seid die Philosophen, wo da die Dialektik also verborgen ist. Also diesen Vorwurf will ich nicht auf mir sitzen lassen. Ich stimme dir zu, wir sind überhaupt nicht weit voneinander weg. Wir versuchen nur auf unterschiedlichen Wegen im Moment eigentlich dieselben Dinge zu erreichen. Ja, sehe ich ja. So. Das ist ja das Schöne daran und ich finde das Schöne an dieser Zeit, dass wir auch aufgerufen sind, das zu tun. Ich meine, ich bin nun aus, das Generationenthema wurde angesprochen, ich wollte es eigentlich gar nicht machen, aber also ich bin jetzt 50. Ja. Und habe ein so buntes Leben gehabt, dass die meisten es sich nicht vorstellen können. Ich möchte einen ganz kurzen Abriss dazu geben. Ich bin in ein sehr reiches Haus hineingeboren worden. Also bei mir stand ein Segelboot zu Weihnachten unterm Weihnachtsbaum und am Wochenende ging es ins Wochenendhaus und im Sommer hatten wir ein Haus am Wolfgangsee. Und also das waren so die Verhältnisse. Wir haben Menschen nie nach Geld bemessen, weil wir so viel hatten, dass es keine Rolle gespielt hat. Ich bin dann vor 10 Jahren bin ich in Konkurs gegangen. Da ist mir ein alter Skoda mit 350.000 Kilometern geblieben und 2 Koffer mit Klamotten. Und ich habe gedacht, scheiße, alles ist vorbei. Der zweite Gedanke, der Gott sei Dank damals kam, weil sonst wäre ich irgendwann wirklich von der Brücke gesprungen, war, du bist frei. Meine Eltern haben mir immer schon beigebracht, Eigentum verpflichtet. Das ist wahr. Vielen Dank, möchte ich nicht mehr. Ja, ich teile mein Eigentum, Leihläden etc. Also ja, es geht wirklich ums Sharing. Also ich glaube, das wird der Zwischenschritt sein, wo wir uns hinbewegen, wo wir noch existierende Strukturen, und das heißt Finanzsysteme, weil Wirtschaftssysteme haben wir nicht mehr so wirklich, dass wir auch die Menschen, die eben in diesen Systemen einladen, in eine teilende Wirtschaft. Und ich kann euch versichern, also angefangen vom Finanzamt über das AMS, ich habe da so viele Gespräche geführt, wo die Leute erkannt haben, dass das, was sie eigentlich jetzt gerne tun würden aufgrund meiner Situation, weil sie es für menschlich angemessen halten, in totalem Kontrast steht zu dem, was ihnen irgendjemand in einer E-Mail geschickt hat und was dann ihre Handlungsmaxime für den Tag darstellt. Ja. Und die Leute wollen das nicht mehr machen. Und darin liegt die große Chance, dass wir eigentlich einen neuen Inhalt finden für die Systeme, die wir jetzt schon haben. Also was wir dort nicht mehr drin haben, ist Spirit. Wie gesagt, es ist rein quantitativ gesteuert. Und ich glaube, wenn wir als Menschen in unsere Funktionen wieder Qualitäten hineinbringen, wie Angemessenheit, Mitgefühl, Hilfestellung, nämlich Hilfe zur Selbsthilfe. Ja, das heißt nicht, ich kratze euch den Rücken, bis ihr Stopp sagt, sondern ich zeige euch, wie ihr das selber machen könnt. Dann können wir auch die Systeme, die wir jetzt schon haben, wir haben doch alles, es ist alles da, Leute. Wir haben Rechenleistung, wir haben Logistik. Das ist sozusagen das Geschenk aus dieser Industrialisierungszeit, aus der wir historisch herauskommen, die uns jetzt auch noch prägt. Ja, darum sind wir auch noch so gesteuert. Die ganzen Systeme sind darauf aufgebaut. Und die Chance liegt einfach darin, dass wir uns zusammentun und auf unterschiedlichsten Wegen auch wieder eine Kooperation mit den herrschenden, mit den noch beherrschenden Systemen führen und dort neue Inhalte reingeben. Und ich glaube, so kriegen wir die Kuh auch alle zusammen vom Eis. Alles, was uns fehlt, ist die Solidarität, um es mit den Worten deiner Generation zu sagen. Es ist jetzt so, dass sich langsam schon wieder das Ende nähert. Wir sitzen dann schon gut 2 Stunden hier. Ich würde jetzt aber gerne nur abschließend, bevor wir zu einer Fazitrunde kommen, einen Christoph noch eine Frage geben, mit der Bitte, dass er sie zurückgibt, wenn er sich nicht damit wohlfühlt. Aber es mag jetzt zum Beispiel spezifische Lesart sein, da habe ich das Gefühl, viele dieser Probleme oder diese Aspekte, die wir jetzt behandelt haben, beschäftigen sich so mit diesem Problem, ich will aktiv werden, ich will mich beteiligen, und ich habe dann irgendwie dieses Dichotom auszutarieren zwischen Freiheit und Sicherheit, zwischen Stabilität und kreativer Impulsivität, zwischen Struktur und dem frei agieren können. Ich denke, dass das bei euch ja sicher ein Prozess ist, der nicht unbemerkt sich vollzieht, sondern über den ihr konkret diskutiert habt. Vielleicht könntest du uns noch ein paar konkrete Erfahrungen und Erkenntnisse aus eurer doch inzwischen langjährigen Tätigkeit da geben. Du meinst, wie sich die Strukturen bei uns entwickelt haben, oder um die Frage zu präzisieren? Ja, du hast ja gesagt, dass ihr viele Probleme gehabt habt und dass euch das lange gebraucht hat, bis ihr das ausmediert gehabt habt. Mhm. Das würde mich auch interessieren. Wo wir jetzt gerade momentan stehen? Na, wo ihr schon überall durchgegangen seid. Oder habe ich jetzt die Frage verhunzt? Na? Vielleicht fange ich jetzt irgendwo falsch an, aber ich würde jetzt mal von mir persönlich anfangen. Ihr habt die Erfahrung an mir gemacht, wenn du was gründest, und Leute kommen dazu, auch wenn du immer sagst, wir wollen flache Hierarchie haben, es gibt keinen Chef, irgendwie wollen die Leute zu einem Chef machen, weil sie die Strukturen gewohnt sind. Und das war eigentlich für mich persönlich ein ganz langer, schwieriger Prozess. Wie wäre ich die Rolle los? Wie kriege ich das wirklich weg? Weil das heißt, wenn ich für mich ist eine Prämisse, frei zu sein, so wie das auf Finale ist, oder hoffentlich für jeden Menschen, sage ich jetzt einfach mal so. Weil Freiheit ist, würde ich mal sagen, auf kurz, auf ein Wort abgebrochen, so wie ich oder so wie wir leben wollen, vielleicht. Auf jeden Fall so, wie ich leben will. In diese Unfreiheit hat man probiert, mich einfach immer wieder einzupressen, einzustoßen. Und das war ein Prozess, der hat sich einfach hart auflösen müssen, weil du arbeitest, du gibst deine ganze Kraft in eine Gruppe ein und irgendwann realisierst, die Gruppe hat es lustig, aber du bist nicht mehr Teil der Gruppe, weil du irgendwie eine andere Rolle gekriegt hast. Und das fühlt sich dann teilweise ganz eigenartig an. Und deswegen will ich es auch bei mir lassen, weil dass sich das aufgelöst hat, das war für mich wirklich ein großer Meilenstein, der mich dann auch wieder befreit hat und einfach mich wieder motiviert weiterarbeiten hat lassen. Aber vielleicht kannst du noch den Zusatz deiner Frage, die vorher recht lang war, dazu stellen. Ganz konkret in dem Fall, dass du sagst, das ist wichtig für dich gewesen, dass sich bei dir die Rolle dieses Chefs oder dieses hierarchischen Gefälles aufgelöst hat. Hat es dafür Kompensation gegeben? Hat es dafür eine neue Struktur geschaffen in dieser Post-Chef-Konstellation? Ich glaube, das hat sich bewusst geschaffen, haben wir es nicht, aber ich glaube, es war für mich ein Gefühl, wo wir immer in den Supervisionen und dann einfach auch in längeren, wo wir einfach wirklich uns zwei, drei Tage irgendwo mal zusammengeschlossen haben und probiert haben, das auszudiskutieren, wo auch so ein Grundsatz, der ganz zum Schluss rausgekommen ist, wir können Regeln aufstellen, was wir wollen, es bringt alles nichts, im Endeffekt läuft alles drauf aus, dass wir uns dann wieder kontrollieren. Außer wir vertrauen uns einfach, dass wir das richtig machen und dass jeder das macht, was er als Aufgabe hat und als Verantwortung hat. Und das war also der Konsens, der zum Schluss rausgekommen ist, auf das, wir können nicht viel mehr machen, außer einfach zu sagen, wir vertrauen uns und wir schaffen das, wenn wir einfach dran arbeiten. Gut, dann würde ich euch bitten, noch vielleicht kurz abschließende Worte zu finden und was ihr vielleicht Menschen mit auf den Weg geben wollt, die selbst versuchen, aktiv zu werden. Ich fange das mal beim Philipp an. Wo ich generell dazu aufrufen kann, ist das Konzept der Autorität der Kompetenz. Also Kompetenz nicht im Sinne von Berechtigung, sondern im Sinne von zu etwas befähigt sein, aus sich, also etwas zu können. Finde ich in Gruppen wichtige Mechanismus, wie sich eben Kompetenten oder daraus entstehende Autoritäten verteilen können. So dass man das, wenn man jetzt schon so in einer leitenden Rolle drin ist, dass man es vielleicht da hinkriegt, also ich bin es nicht, aber ich denke das jetzt abstrakt, dass man es hinkriegt, dass man viel delegiert, dass man Rollen oder Aufgaben in einem Kollektiv so verteilt, dass jede Gruppe wichtig ist oder dass man Untergruppen macht und ihr habt das in der Hand und ihr habt das in der Hand und so fügt sich ein größeres Bild zusammen, das niemals Anna allein zustande bringen hat können. Und das ist vielleicht auch mein Abschlussplädoyer sozusagen, dass ich mir vorstelle, wenn man aktiv werden muss, dann muss man sich Gleichgesinnte suchen und Gruppen bilden und man darf sich nicht davor scheuen, Kompetenzen abzugeben. Und man muss offen sein für den Input, den die anderen einbringen. Und meiner Erfahrung nach ist es ganz oft so, dass man dann mit was, in relativ kurzer Zeit vielleicht sogar, mit was dasteht, das man sich allein niemals ausdenken hätte können. Danke. Oliver? Ja. Also die Frage, wie ich leben will, ist für mich verknüpft gewesen mit der Frage, warum komme ich überhaupt her und was wünsche ich mir von heute Abend? Und das ist auch ein bisschen der Aufruf vielleicht oder mein Abschlusswort heute. Ich wünsche mir wirklich, dass ihr anfangt, initiativ zu werden. Entweder beteiligt ihr euch an Initiativen, die es schon gibt. Und wenn ihr irgendwo eine halb leer stehende Garage habt, dann macht das Tor auf und macht einen Tag des Schenkens. Freunde von mir machen das in Wiesbaden. Ja, die machen das halt einmal im Monat. Und da kommen die Leute zusammen. Und da passiert dann schon was. Und ihr werdet dort also die Fährte für euer Leben finden. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil ihr einfach andere Menschen trefft. Und ihr trefft wieder neue Menschen und ihr bewegt euch wieder in neue Netzwerke hinein. Und das ist wirklich die treibende Kraft. Und ich überlege mir immer, was kann ich beitragen? Es geht mir nie um die Frage, was kriege ich da am Ende raus? Das sehe ich dann schon, wenn es soweit ist. Ja. Und es war bis jetzt immer gut. Das ist der Selbstläufer daran. Fangt an, wirklich. Und, ihr könnt mir auch, nachher könnt ihr euch noch gerne auch mit mir zusammensetzen. Ich gebe euch auch gerne meine Kontakte. Wir haben in einigen Projekten halt doch schon Erfahrungen gesammelt. Ihr seid eingeladen, zu uns zu kommen, euch das wirklich anzugucken, wie wir das machen, dass wir ein Bild haben. Wir bieten auch Couchsurfing an bei uns. Das wäre mein Wunsch. Und ich wünsche euch vor allen Dingen Spaß dabei. Und ich glaube, das schafft dann auch den Frieden und ja, die Biodiversität nicht. Christoph. Ja, ich habe mir zwar gedacht, ich habe es schon beantwortet. Aber jetzt bin ich wieder dran. Wünschen du immer, dass Menschen das schaffen, einfach Vertrauen in sich zu haben, keine Angst haben und vor allem nicht zwanghaft festhalten müssen, dass sie Experten in irgendwas sind, weil das macht keinen Sinn. So wie der Philipp das gesagt hat, man muss immer irgendwo lokal oder egal wo agieren und da kann man einfach die Leute, die es da dafür braucht, die ein Problem lösen wollen, die können das lösen. Mit zusammen als Gruppe kann man Expertise erstellen, die eigentlich mehr oder weniger am Experten ebenbürtig ist, wenn nicht sogar höher, weil man auf die lokale Ebene gehen kann. Und ich sage das als Background, wo ich Architektur studiert habe und eigentlich das Probleme lösen eigentlich mehr oder weniger Hauptbestandteil des Jobs ist. Und Architekt, wie immer glaubt, der muss sich jetzt da irgendwo beweisen und er ist jetzt derjenige, der ein Problem lösen kann und irgendwann ignoriert er den Bauherrn und irgendwann steht der Bauherrn in einem Haus, wo er sich nicht mehr wohlfühlt. Und ich hoffe nicht, also mein Wunsch ist, dass uns das in unserem Haus Welt nicht so passiert. Gut, dann bedanke ich mich fürs Kommen, für die Partizipation unserer Redner. Wir werden uns das nächste Mal treffen, nicht wie üblich am letzten Sonntag im Monat, weil der letzte Sonntag im Dezember auf den 25. fällt, sondern dann am 8. Jänner. Wir werden uns dann wieder etwas theoretischer mit kritischer Mediensprache auseinandersetzen. Und wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, es waren ein paar Impulse dabei. Schönen Abend noch. Bis zum nächsten Mal. Also vielleicht bevor alle aufspringen, Oliver hat eh schon gemeint, er ist noch länger da, also wird gern Rede und Antwort stellen. Ich weiß, dass er auch was mitgebracht hat von den Produkten, die er selbst herstellt und eben tatsächlich verschenkt. Auch Philipp hat dort hinten einen kleinen Tisch aufgebaut, wo es noch Material gibt für die denen vielleicht das ganze Vereinskonzept nicht so klar geworden ist in der kurzen Darstellung. Also auch da gibt es noch ziemlich viel Information. Wir sind ansonsten alle noch da und gern zum Diskutieren aufgelegt. Vielleicht noch was Technisches. Da hinten bei der Spendenbox liegt auch eine Liste, wo man sich gern eintragen kann, um von der nächsten Veranstaltung am 8. Jänner eben dann informiert zu werden. Ja, und damit tatsächlich dann schönen Abend.